Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Sonntag, der 3. April 2016. Wir befinden uns an einem sehr, sehr schönen Sonntag, heute im Phonodrom. Nicht alleine. Hallo Maha. Ja, hallo Hedwig. Wie geht's dir? Danke, gut. Wir haben jetzt doch ein bisschen es schleifen lassen in den letzten zwei Monate, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag aber daran, dass wir auch im Urlaub waren. Ja, und da wollten wir eigentlich auch podcasten. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Ja, da war einfach zu viel Hektik, wie das im Urlaub so ist. Ja, das stimmt, wir hatten da zu viel Programm. Ja. Aber gut, jetzt sind wir wieder im Phonodrom. Jetzt ist wieder alles wie immer. Ja. Und die nächste Folge kommt auch schon sehr, sehr bald. Das heißt, das Gap schließen wir jetzt wieder. Ja. Genau. Also für alle unsere Genusscast-Zuhörer, die jetzt lang warten müssten, die werden jetzt wieder direkt entschädigt, dass wir jetzt wieder eine hohe Schlagzahl wieder vorlegen. Genau, ja. Und worum geht's bei diesen verschiedenen Vorhaben? Genau, heute geht es um Espresso-Kapseln und nächste Woche wird es dann um Oliven gehen. Wir wollten eigentlich heute Oliven machen, aber die Lieferung der Oliven ist nicht rechtzeitig angekommen. Weil du spät bestellt hast. Naja, spät bestellt habe. Die haben gesagt, dauert 2 bis 3 Tage. Hm. Und wenn halt dann der 3. Tag ein Sonntag ist, ist natürlich schwierig. Ja, gut. Und weil ich wollte ja nicht auch Ewigkeiten rumliegen lassen, ne? Das schon klar. Und da war das Timing wohl ein bisschen suboptimal. Na gut, jetzt habe ich die bestellt, jetzt kommen die nächste Woche und darum haben wir uns jetzt erstmal um ein Alternativthema bemüht. Genau. Unsere Themenliste ist ja unendlich lang, das ist nicht das Thema. Da haben wir einfach mal zum nächsten guten Thema gegriffen. Und wir beide sind eigentlich ganz gut erfahren mit dem Thema, weil wir beide Konsumenten auch dieses Themas und dieser Produkte auch sind. Ja, genau. Also wir essen beide Oliven und wir trinken beide Kaffee. Genau. Also ich speziell bin ein großer Espresso-Fan. Also normaler Kaffee ist ja gerne, aber ich bevorzuge doch immer mal einen Espresso. Und man kann natürlich jetzt zu Hause mit einer großen Barista-like-Maschine, also so einer professionellen Siebträgermaschine, bestimmt sehr, sehr guten Kaffee herstellen. Da gibt es aber 100.000 Rahmenparameter, die man zu beachten hat. Mhm. Und für Gelegenheitstrinker, als dem ich mich bezeichnen würde, ist der Aufwand, finde ich, relativ hoch. Ja. Und darum habe ich mich mal mit um Alternativen mal bemüht und komme eigentlich aus der Generation Bialetti. Also so ein so eine Mokka-Espresso-Kanne, die in Italien einfach auf die Herdplatte gestellt wird. Sowas habe ich auch, ja. Da unten drunter wird Wasser eingefüllt, da ist ein Sieb drin, da kommt dann der fein gemahlene Kaffee rein und dann durch die Erhitzung und im steigenden Druck wird dann das heiße kochende Wasser durch das Sieb durch den Kaffee gedrückt und tritt dann oben heraus und dadurch hast du dann einen Espresso. Das ist so die Variante. Da gibt es die Bialetti-Kannen, gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, mittlerweile auch von verschiedenen Herstellern. Aber das ist immer so ein Problem. Dazu brauchst du halt gemahlenen Kaffee. Du kannst nicht die Variationen mal zwischendrin wechseln. Wenn du so einen Pfund Kaffee gekauft hast und den verwendest, dann hast du natürlich immer was noch in der Mühle drin, willst es erst aufbrauchen und bist halt nicht ganz so variabel. Mhm. Und variablen Espresso herzustellen in kleinen Mengen ist eine Herausforderung. Aber zum Glück ist da die Industrie auch auf den Trichter gekommen. Und da gibt es ja in der Industrie sozusagen das System der Portionskaffeemaschinen. Und zu dieser Portionskaffeemaschine, über die wir heute reden, gibt es halt auch unterschiedliche Kaffeesorten, die mittlerweile auch von Drittherstellern zur Verfügung gestellt werden wollen. Genau. Ja. Als Warnungen nochmal, Allergien, Koffein, was haben wir noch für Kaffee? Für Warnungen? Naja, also Koffein ist ja anregend und wenn man das zu viel zu sich nimmt, bekommt man eine Koffeinvergiftung. Ja. Also ich kenne jemanden, der sowas schon mal hatte und ich selber war auch mal kurz davor, allerdings wegen Tee. Also von daher, das ist schon gefährlich. Also da müssen wir auch heute aufpassen, dürfen das nicht übertreiben. Wir haben jetzt auch keine koffeinfreien, sondern die harten. Die harten Sorten. Sorten. Und das ist... das ist potenziell gefährlich. Potenziell gefährlich darf man nicht sagen. Es ist gefährlich. Also klar, also deshalb aufpassen. Und da gibt es noch ähnliche Stoffe im Kaffee in geringerer Menge, die auch anregend sind. Theobromin und so. Da muss man dann auch aufpassen. Gerbsäure ist auch im Kaffee. Stimmt, ja. Also auch nicht jedermanns Sache. Also Vorsicht mit Maßen. Und auch nichts für kleine Kinder und so. Da gibt es die muss man erstmal an Kaffee gewöhnen. Der ist auch zum Glück bitter. Das heißt also nicht so kinderfreundlich. Mhm. Und ja. Genau, auch heute werden wir nicht gesponsert. Also alles, was wir jetzt über was wir heute sprechen, sind Dinge, die wir uns selbst gekauft haben, die wir entweder schon im Bestand haben oder ausprobieren wollten. Also auch hier sind wir komplett nicht von den Herstellern, die wir heute erwähnen werden, irgendwie gesponsert oder sonst irgendwie. Genau, wir setzen uns ja mit allen kritisch auch auseinander. Genau. Und daher sehe ich jetzt auch gar kein Problem. Das ist eben das Schöne. Man kann halt eben immer kritisch auch über solche Dinge sprechen. Genau. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend dabei. Und es wird auch etwas untypisch. Wir werden also jetzt nicht, also falls jemand denkt, oh, jetzt testen die ganzen Kapseln vom Marktführer, das ist gar nicht der Fall. Wir haben zwar auch Kapseln vom Marktführer da, aber wir haben nur eine Kapsel aus dem Standardprogramm, die tatsächlich auch mal der Limited Edition war, aber jetzt ins Standardprogramm gehört und alle anderen sind Sondereditionen, weil ich die eine noch gar nicht gefunden habe. Gut, also deshalb, von daher ist das schon was Spezielles und dann haben wir eine ganze Reihe von Alternativangeboten, die wir dann auch testen wollen. Vielleicht sollten wir mal was Grundsätzliches zu Kaffee sagen. Was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Und so. Bitteschön. Okay, leg mal los. Nein, du das Grundsätzliche machst du. Ich mach dann, ich spreche dann über die verschiedenen Sorten von Kaffee und ich wollte eigentlich erst anfangen mit den Geschichten, mit was für Kaffeesysteme gibt's denn? Ach so, okay. Ja gut, dann fange ich an mit dem Kaffee allgemein. Also Kaffee ist schon sehr früh entdeckt worden. Also es natürlich schon so, die ersten Anbaugebiete sind tatsächlich in Afrika, in Äthiopien, da kommt das also ursprünglich mal her. Hat sich dann aber über die ganze Welt verbreitet. Die Hauptanbaugebiete heute sind tatsächlich immer noch Afrika, inzwischen auch mehr so Westafrika, das hat sich in der Kolonialzeit ergeben, Südamerika, aber auch bis hin in den Pazifik gibt es Anbaugebiete. Also von daher ist das inzwischen ein weltweites Produkt, aber es ist halt schon so äquatorialnah oder eben in eher tropischen Klimazonen, also auf der Nordhemisphäre dann weniger, also jetzt hier also vor allen Dingen auf der Südhalbkugel ist halt Kaffee vorhanden. Auch der Name Kaffee ist, glaube ich, ursprünglich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es arabisch ist. Und dann gibt es vor allen Dingen zwei Hauptsorten von Kaffee, nämlich den sogenannten Arabica-Kaffee oder auch Bergkaffee oder Hochlandkaffee genannt, der eher dort wächst, wo es etwas höher ist, und den Tieflandkaffee, der eben auch weniger anfällig, also robuster ist, der heißt dann schon Robusta entsprechend. Ursprünglich ist Robusta-Kaffee in Afrika angebaut worden, Westafrika, das war gerade typisch dort, ist aber inzwischen auch weltweit verbreitet und oft sind es so Mischungen. daraus, die angeboten werden. Die haben nämlich etwas unterschiedliche Eigenschaften, denn der Robusta-Kaffee ist mehr, es ist oft bitterer, was ich jetzt eigentlich nicht so gut finde. Also ich gehöre mehr zu den 100% Arabica-Trinkern, aber es wird halt oft gemischt, weil man dann eben so den idealen Kaffeegeschmack erreicht. Und das ist halt für viele Leute wichtig. Deshalb also meistens Mischungen aus diesem Hochlandkaffee und dem Tieflandkaffee oder im Fachjargon Arabica und Robusta. Ja. Genau, das sind so die Kaffeesorten. Ah, man kann doch vielleicht sagen, wie es entdeckt worden ist. Da gibt es eine Legende. Ob die stimmt, weiß man nicht. Erzähl mal. Und zwar angeblich von Mönchen. Mhm. Wir haben ja, bevor Nordafrika dann arabisiert worden ist, war das ja da schon christlich und da gab es eben Mönche. Und die haben halt entdeckt, dass irgendwelche Tiere von den Kaffeepflanzen fressen und anschließend dann so ganz aufgeregt sind. Und haben sich gedacht, das wäre doch vielleicht was Gutes, müssen wir mal ausprobieren. Denn wenn wir unsere sogenannten Vigilien halten, also gottesdienstliche Feierlichkeiten, die nachts stattfinden, wo man wach bleiben muss, deshalb Vigilien, also wachen sozusagen, dann müssen wir wach bleiben und dann können wir die verlängern, wenn wir halt sowas zu uns nehmen. Und so ist also offensichtlich über Mönche die Kunde von diesen Kaffeepflanzen aufgekommen, die halt wach halten. Und ja, dann ist das irgendwie dann letztlich gerade auch über die arabische oder genau genommen über die osmanische Expansion, also das Osmanische Reich, also wenn die Türken dann auch nach Europa gekommen und zwar vor allen Dingen nach Österreich. Von Österreich aus hat sich das weiter verbreitet. Also man denkt ja immer an Spanien und Italien bei Kaffee, aber es war wohl so, dass es sich von Norditalien erst ausgebreitet hat und erst in relativ später Zeit, vermutlich im 19. Jahrhundert, über ganz Italien und dann eben von dort aus in die ganze Welt. Heute ist Kaffee ja ein Getränk, was es fast überall gibt, was auch oft sehr billig angeboten wird, obwohl das eigentlich gar nicht so billig sein dürfte. Ja. Ja. Arbeitsbedingungen, Import, genau. Export und so, da ist es immer nicht ganz so optimal. Ja, das ist auch nicht so gut. Haben wir, glaube ich, doch Links dazu, ne? Zum was? Zum Thema? Zum Thema Bedingungen. Jetzt nicht direkt auf die Kaffeebedingungen allgemein. Ich habe jetzt bloß ein paar Themen zur auf die Portionskaffeemaschinen. Ja, das ist dann dein Thema. Genau. Portionskaffeemaschinen. Woher kommt es? Wie kommt es? Warum? Oder andersrum, warum nutze ich das? Ich ganz persönlich finde es, wie gesagt, ich mag halt Espresso zu trinken und ich trinke halt mal eine Tasse. Und das Schöne ist an so einer Portionskaffeemaschine ist, dass die halt für diesen Zweck gebaut wurde und man genau die darauf auf ist, halt tassenweise diese Sachen zu produzieren. Mhm. Und das Schöne ist, es ist immer ein abgeschlossener Prozess. Das heißt, du nimmst halt deine Kapsel, steckst die in den Automaten rein und drückst auf den Knopf und hast anschließend direkt einen Espresso. Mhm. Naja, also ich würde da noch ein paar andere Vorteile drin sehen. Ja, erzähl mal was. Ne? Ich habe ja lange keine Kapselmaschine mehr gekauft, weil ich mir gesagt habe, oh, die Umwelt und der Preis und so. Man zahlt ja dann für den Kaffee noch besonders viel. Ja. Und die Umweltbelastung da jede Portion einzeln verpackt und so, das ist nicht das Richtige. Also da habe ich mich immer, also wirklich jahrelang dagegen gewehrt. Das Problem ist nur, ich bin halt ein Gelegenheitskaffeetrinker. Ich trinke halt lieber Tee und ich trinke halt wenig Kaffee, höchstens mal so nach dem Essen. Also da trinke ich eigentlich schon mal ganz gerne Kaffee. Und klar, wenn man auswärts ist, ist das auch kein Problem. Da gibt es auch eventuell guten, manchmal auch schlechten Kaffee. Und also ich finde es wirklich gut nach dem Mittagessen, denn dann das regt meine Verdauung an und ich bleibe auch wach am Nachmittag. Das ist also gerade, wenn ich arbeiten muss, eine gute Sache. Ja, und dann hat Katja, die wir ja auch hier schon im Podcast hatten, mich beglückt mit einer, mit ihrer alten Maschine des Marktführers. Mhm. Und dann habe ich das ausprobiert und fand das wirklich gut. Vor allen Dingen, und jetzt kommt das, was ich so gut daran finde, es ist sofort gereinigt. Ja. Und ich habe eben keine Lust, da so einen langen Zauber zu machen mit dem Reinigen und Abwaschen. Mhm. Hier ist es einfach so, ich lasse, bevor ich mir den Kaffee mache, einmal mal Wasser durchlaufen. Mhm. Da ist die Maschine schon mal sozusagen entstaubt. Mhm. Und dann mache ich mir meine eine Tasse Kaffee. Mehr brauche ich ja nicht am Tag oder vielleicht sogar an mehreren Tagen. Wird das nur einmal diese Tasse getrunken. Ja, und dann lasse ich wieder Wasser durchlaufen. Dann ist die Maschine wieder gereinigt. Mhm. Ne? Dann wird unten das noch, nehme ich das unten noch raus. Schütt das übergelaufene Wasser ab, lass da einmal Wasser durchlaufen, schieb das wieder rein, alles ist vorbei. Mhm. Gut, dann muss man vielleicht mal nach ein paar Jahren entkalken, aber das ist jetzt nicht so. Erstmal benutze ich die Maschine ja selten und zweitens ist, gerade habe ich ja in Bamberg, das habe ich im Tee-Podcast, auf den ich auch gleich mal hinweisen kann, in Liedkultur habe ich kürzlich einen Tee-Podcast gemacht, der jetzt auch online gehen wird, praktisch gleichzeitig mit diesem. Da habe ich das schon mal alles berichtet. Also, wie gesagt, es muss halt schnell gereinigt sein und dann habe ich also meine Ruhe und ich finde auch der Vorteil an so einer Maschine, der ist relativ kompakt. Das heißt, im Vergleich, wenn du jetzt eine Siebträgermaschine haben möchtest, ist die kleinste Siebträgermaschine, die auf diesem Markt wohl vernünftig zu verwenden ist, um einen gescheiten Espresso herzustellen, wohl um ein Vielfaches größer als so eine Espresso-Kapselmaschine. Mhm. Und natürlich, wie du schon sagtest, mit der Reinigung, auch mit den Kaffeerückständen, die du irgendwo hinschüttest oder hinbringst, da schimmelt nichts. Das ist alles eigentlich eine relativ saubere Angelegenheit. Genau, das ist eben das Schöne. Achso, noch zum Entkalken, das habe ich vorhin, jetzt bin ich nicht mehr dazu gekommen zu sagen. Also dadurch, dass ich in einer meiner beiden Wohnungen auch noch vorgeschaltet sowieso einen Entkalker habe, ist das Wasser relativ kalkarm und damit muss ich auch nicht oft entkalken. Mhm. Okay. Ja, also das System des Portionscafés, also jetzt gerade dieses Espresso-Portionscafés, ist jetzt nicht so neu. Es gab ja so in meinen Augen so die Evolution. Es gab halt, früher hat man halt Kaffee irgendwie türkisch getrunken, wenn man so sagt. Das heißt irgendwie ein bisschen Kaffeepulver in ein Gefäß rein und das mit heißem Wasser. Oder griechisch, genau, getrunken. Dann kam ja irgendwie die tolle Evolution des Kaffeefilters, wo man dann natürlich auch schon dann Kaffee durch den Filter gejagt hatte. Dann natürlich auch parallel dazu die große Entwicklung im Bereich der ganzen Siebträgermaschinen. Dann kam so nach der, für mich persönlich so die Evolution nach diesem Filterkaffee, diese Vollautomaten. Das heißt, da ist irgendwie ein Behälter für Bohnen drin, der mahlt dann die Bohnen für dich frisch und dann macht er halt daraus dir einen Kaffee oder einen Espresso. Und dann kam so gefühlt hinterher jetzt so diese ganzen Kapselsysteme, angefangen auch mit diesen Kaffee-Pad-Maschinen. Da glaube ich, Senseo ganz, ganz große Arbeit geleistet, obwohl das System ja gar nicht alt ist. Es kommt ja ursprünglich ja aus England. Da wurde ja immer schon so Kaffee hergestellt in der Gastronomie. Und mittlerweile halt mit diesen ganzen Portionskaffeemaschinen. Und laut Aussage des Marktes ist darin momentan der Mehrwert zu finden an diesem Portionskaffee. Das heißt, die Leute sind bereit für Portionskaffee viel, viel mehr Geld auszugeben, als wenn sie sich ein Kilo frischen Kaffee kaufen würden, also einen hochwertigen Kaffee. Genau mit diesen Vor- und Nachteilen, die wir genannt haben, liegt einfach daran, wenn du die Leute halt ansprichst und sagst, naja, 26 Euro für einen Kaffee, für ein Kilo Kaffee auszugeben, würde ich wieder angucken und sagen, nein. Aber wenn du das Ganze umgerechnet in Kapseln dir holst, dann bist du genau bei diesen und höheren Preisen. Das heißt, die Leute, die Kaffeehersteller sind, ist für die ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt und natürlich ist auch auf diesem Markt noch relativ viel Musik drin. Das heißt, da gibt es eine große Diversität und dieser Markt hat sozusagen den Lock-in-Effekt, den du auch von deinen Druckernherstellern kennst. Das heißt, diese Maschine, um diese Kaffeezubereitung zu machen, was nichts anderes ist als eine Maschine, die einfach nur heißes Wasser durch eine Kapsel durchprisst, ist ja im Prinzip ist das nicht mehr als Raketentechnologie. Das ist im Prinzip dein Zugang zu diesem System und du fütterst das System oder finanzierst das System über den Einkauf dieser Kaffeekapseln. Ja. Bei Nespresso war es noch jahrelang so, dass sich Nespresso massiv dagegen gewehrt hatte, das Dritthersteller überhaupt zuzulassen, dass diese überhaupt für ihr System überhaupt Kaffeekapseln herstellen können. Diese Klage haben sie dann im Jahre, ich habe es mir extra rausgesucht, ich glaube 2013, lass mich ganz kurz nachgucken. Genau, im Anfang 2013 hat Nestle diesen Streit verloren und dementsprechend ab da hat sich der Markt noch weiter geöffnet, dass also auch Third-Party-Hersteller diese Kaffeekapseln herstellen können. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute auch ja mit zusammensetzen, weil wir ja auch ganz viele Third-Party-Kapseln hier auf dem Tisch liegen haben. Ich werde auch, ich habe auch was dabei von einem Anbieter, der damals in diese ganzen Prozessgeschichten auch verwickelt war. Jedenfalls hat mir das die Chefin, ich weiß nicht, oder das kann auch einfach eine Mitarbeiterin gewesen sein, im Laden erzählt, dass sie damals rechtliche Probleme mit Nestlé hatten und da auch Änderungen vorgenommen haben. Aber das kommt dann, wenn wir bei dem Kaffee sind. Also ganz kurz mit der Vorstelligkeitshalber, Nespresso, also Nestlé ist da mit der Nespresso-System wohl nach wie vor Marktführer. Die probieren ja auch auf edlen Kaffeegenuss zu machen. Das heißt, es gibt da Kaffeeboutiquen, wo man sich seinen Kaffee kaufen kann. Das Ganze ist wirklich etwas, verkauft sich etwas im gehobeneren Segment, zumindest macht es den Anschein, dass es so ist. Sie machen auch spezielle Kaffee-Designs und Special Editionen, um auch da die Produkte nochmal eine gewisse Exklusivität mit reinzubekommen. Dann gibt's das zweite System ist Tassimo. Da gibt's sozusagen diese T-Disc, die ist kommt von Kraft. Die hat auch, also ähnliches System, bloß andere Kapseln. Dann gibt's noch Dolce Gusto, dann Caffissimo, dann gibt's K-Fe, also Café. Ist eine Plattform, da haben sich, glaube ich, drei Anbieter zusammengeschlossen, um da an so einem Standard zu arbeiten. Dann gibt es noch Bianarella ist noch ein System, ist noch ein relativ neues System. Die wollen halt auch Kaffeekapseln, haben eine Kaffeekapselmaschine, wo sie die 100%ig biologisch abbaubar sind. Das ist zum Thema Müll und Umweltverschmutzung, kommen wir auch gleich dazu. Cremesso gibt es noch ein System. Und jetzt ein ganz neues System auf dem Markt, es heißt QBO. Da probieren die so ein bisschen die Online-Welt mit der Kaffeemaschine zu verbinden. Also ich habe vorhin über diesen Druckereffekt gesprochen. Das heißt, du kaufst dir einen Drucker für gefühlt 35 Euro, da sind 4 Patronen drin. Und der Drucker ist in der Lage, die Patronen online original nachzubestellen. Dadurch finanziert sich sozusagen das System erst. Und bei QBA ist es ähnlich. Die Maschine kann auch online Bestellungen aufgeben, aber du kannst auch über deine App auch deinen Kaffee sozusagen dir klicken und deine Maschine legt dann los und macht ja quasi dann auf Knopfdruck von deiner App aus deinen Kaffee. Mhm. Also auch was eher für die modernere Kultur. Genau. Aber wir bleiben heute bei dem Nespresso-System. Das ist so eine Maschine, haben wir auch hier im Studio. Ja. Das ist ganz praktisch, wie gesagt, weil wir nicht jeden Tag hier im Studio sind. Es ist halt für unsere Einzelportionierung ideal, auch um den Gästen mal was anzubieten. Es ist ganz toll, mal ein Espresso zu klicken. Ja, genau. Ja, bevor wir jetzt lange rumreden, fangen wir einfach mal an. Genau. Mit was wollen wir denn anfangen? Also ich hatte vorgeschlagen, dass wir hier mit dem Casar anfangen, ja, weil das eine Sorte ist, die, wie soll ich sagen, die also nicht Standard war ursprünglich, ja, die war eine Limited Edition, die dann jetzt aber ins Standardprogramm aufgenommen worden ist. Mhm. Diese Sorte ist relativ stark. Ja. Die ist, glaube ich, mit einer der stärksten Sorten, was Nespresso in ihrem Sortensystem hat. Ja, die haben so eine Skala. Skala, das können wir gleich nachgucken. Genau, bis 12 gehen die und die hat 11. Die hat 11, ja, also die ist schon sehr, sehr stark. Und es ist tatsächlich vor allen Dingen robuster, und zwar aus Südamerika. Mhm. trotz des Namens, also Kasar schreibt man hinten mit Doppel-A, das sieht so ein bisschen arabisch aus, aber es ist in der Tat aus Südamerika. Also vor allen Dingen Brasilien mit Guatemala Kaffee. Also sind ja immer so Mischungen, weil die ja das, die wollen ja dann den Geschmack einer bestimmten Sorte konstant halten über Jahre. Also wenn das nicht eine Limited Edition ist. Das heißt, sie müssen halt immer so mischen, dass es immer wieder ungefähr hinkommt. Kaffee ist ja ein Naturprodukt, das ändert sich ja immer. Ja. Und hier versuchen sie halt so eine gewisse Konstanz zu halten, was sicherlich nicht einfach ist. Der Kaffee schmeckt mir jetzt nicht so, weil ich finde, dass er sehr bitter ist. Aber ich mache mal eine Tasse und wir müssen uns das dann natürlich irgendwie teilen, damit wir beide probieren können. Ich meine, ich könnte natürlich auch zweimal eine Mini-Tasse durchlaufen lassen. Was meinst du? Aber ich weiß nicht, ob der Geschmack dann konstant ist. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir einfach, wir sollten einfach abwechselnd testen. Also wir sollten, einer testet die Sorte, sagt was dazu und der andere die andere. Okay, dann ist, glaube ich, einfacher. Dann nimmst du die, weil ich nämlich kein Freund von diesem bitteren Kaffee bin. Ich kenne ihn ja schon. So, dann kriegst du den jetzt. Jetzt gibt es gleich das typische Geräusch, wenn der Kaffee durchläuft. Die Maschine muss eben schon wieder vorwärmen, weil ich die zwar schon mehrfach eingeschaltet habe, aber dann ist sie wieder ausgegangen. Also ich stelle die denn jetzt in Espresso-Größe her, dann lässt sich das auch gut vergleichen. Also man könnte sie auch als Ristretto herstellen. Das ist das Geräusch. Aber ich finde, als Ristretto ist sie völlig unerträglich, aber also noch kleiner als Espresso, also nur ganz wenig. Ja, ich würde sagen, du probierst mal. Also das Schöne ist, wir haben ja auch so Glasgläser. Ich will mal ein Foto machen, das kann man dann hinterher in die Shownotes verlinken. Shownotes legen. Unsere Maschine ist von Krups. Genau, das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Von Nespresso gibt es, die Maschinen können mehrere Hersteller herstellen. Unsere in dem Fall ist von Krups. Da gibt es natürlich auch in allen Größen und Möglichkeiten. Wir haben uns für die entschieden, weil wir einen relativ kleinen Platz haben und bei denen der Wassertank seitlich weggeklappt werden kann. Und das ist eigentlich eine recht schöne Geschichte. Das ist auch eine der billigsten. Genau, das stimmt. Das ist auch eine der günstigsten Maschinen. Was ich auch schön finde, ist, je nachdem, was für eine Kaffeesorte man hat, man kriegt also auch mit so einer Maschine trotz des geringen Drucks eine schöne Creme hin. Das ist was genau hier, der Punkt, was genau man hier sieht. Ein weiterer Vorteil davon. Ja, ich muss mich korrigieren, Nespresso hat Intensitätssystem bis 13. Ja. Und das ist jetzt eine 12. Also doch schon sehr kräftig. Aber ich mag das ja. Mir schmeckt das. Ja, wer es mag, der mag. Ja, das ist so einen schönen intensiven Espresso, der mir ja sehr, sehr gut schmeckt. Man merkt so ein bisschen sehr, sehr dunkle Schokolade zum Schluss. Also wenn du so eine 75% Kakao hast, die ist ja zum auf Schluss auf der Zunge auch so ein bisschen wie scharf kratzig. So schmeckt dieser Espresso. Ja. Ja. Naja, das ist so. Das Schöne ist auch bei diesen Kaffees aus diesen Kapselmaschinen. Man kann sich natürlich auch relativ gut informieren, was für einen Kaffee man gerne trinken möchte. Das heißt, wenn du jetzt mal Lust hast auf so einen oder so einen, da hast du natürlich eine extrem breite Palette an Sorten, die du halt nutzen kannst. Auch ein Vorteil, den ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, spielt jetzt für mich jetzt nicht so eine große Rolle, aber das ist natürlich schon ein Punkt. Ein Freund von mir, der halt umweltbewusster ist als ich, der hat sich so einen Vollautomaten gekauft, wo er die Kaffeebohnen reintut in so einen Vorratsbehälter und dann macht die Maschine den gesamten Rest. Und schafft es auch, dass wirklich recht guter Kaffee rauskommt, muss man sagen. Nur, das Problem ist halt, du trinkst dann immer den gleichen Kaffee. Ja, oder sehr lange den gleichen Kaffee. Also sehr lange den gleichen Kaffee, weil du ja wenigstens so ein Paket da in den Vorratsbeutel, in den Vorratsding reintust. Und dann kannst du es auch nicht wechseln. Und ich finde halt hier so schön, dass ich mal diesen, mal einen anderen trinken kann, je nachdem, wonach mir gerade ist. Und es gibt hier so Kaffees, die man eben vielleicht selten trinken würde. Also wir kommen ja jetzt mal zu den Sondereditionen von Nespresso. Und ich habe hier zwei ganz berühmte, nämlich Napoli und Triest. Mhm. Ich würde sagen, wir beginnen vielleicht mal mit Napoli. Das ist auch ein ganz starker, obwohl weiß ich jetzt nicht genau, können doch, ich glaube, der ist auch ziemlich stark. Kannst du ja mal nachgucken. Link ist in den Shownotes. Ja. Und der ist halt auch Arabica und Robusta, von daher passt er dazu. Auch jetzt zum Teil aus Südamerika und Afrika. Und der ist so ein bisschen in der neapolitanischen Kaffeetradition gemacht. Das heißt, den soll man auch als Ristretto trinken, also mit ganz wenig Wasser. Und hat auch eine Bitternote. Also er ist so ein richtig typischer Espresso. Aber ich finde auch, er ist wirklich, also kommt dem italienischen Modell schon sehr, sehr nahe. Das ist wirklich sehr gelungen. Problem ist, das ist die Limited Edition von 2013, 2014 gekauft, aber er ist jetzt, ja, ist nicht mehr also auf normalen Wege nicht mehr lieferbar über Nespresso, ist also aus dem Programm raus, weil es die Limited Edition ist. Haltbarkeit ist sogar Mindesthaltbarkeitsdatum ist jetzt überschritten, gerade knapp. Also bis Ende 2015. Aber ich habe noch ein paar und ich finde den wirklich außergewöhnlich. Also sehr gut. Aber ich gebe den dir nochmal, ja, weil ich den kenne auch ganz gut. Ich mache den jetzt tatsächlich mal als Ristretto, damit du den in eigentlich müsste man das ein bisschen ausspülen. Ja. Warte. Können wir machen? Haben wir alles? Was ich noch dazu sagen wollte, zur limitierten Edition beziehungsweise zur Haltbarkeit. Das Schöne ist ja auch in diesem an diesen Espresso-Kapseln ist, dass die halt Aluminium, klar, hat natürlich auch den Vorteil, dass es absolut dicht ist. Mhm. Das heißt, der Kaffee da drin, da kommt jetzt keine Luft dran oder sonstige Einflüsse. Das bedeutet meiner Meinung nach, dass natürlich zerfällt der Kaffee und der Aroma an sich als Pulver da drin ist, aber du hast halt diesen äußeren Einflüsse hast du halt nicht. Das Interessante ist, dass wenn man hier Ristretto macht, was ich hier selten mache, kommt da trotzdem so viel Wasser rein, das wäre also für italienische Verhältnisse viel zu viel. Das kann man nachkalibrieren, ne? Ah ja. Das heißt, wenn du die Taste oben länger hältst, dann, also gedrückt hältst, dann startet die mit der Wasserzuführung und wenn sie loslässt, hört das sofort auf und es bleibt dann gespeichert für das nächste Mal. Ah, das muss ich dann direkt mal machen. Also das finde ich jetzt hier ist eigentlich zu viel Wasser. Das ist zwar etwas weniger als beim Espresso, aber immer noch zu viel. Aber probier mal. Okay, ich riech da mal. Also es kommt wirklich dem neapolitanischen Kaffee am aller, also wirklich. Boah. Nein. Oh ja, der ist wirklich so ein richtig harter, Espresso. Das fand ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich am Ende überzeugt worden bin, aber ich fand es erstaunlich, wie nah das dem italienischen Original kommt. Mhm. Oh ja, man merkt auch so ein bisschen, so ein Nussaroma ist drin, so ein richtig dunkle, geröstete Haselnuss ist damit drin und ist Arabica, ja, eindeutig. 100%, ja. Ja, nee, nicht 100%. Nee, da ist Robusta dabei. Das ist ja Espresso. Ja, wir kommen gleich zum 100% Arabica. Gibt es natürlich auch in der Sonderedition. Mal kurz eine Frage an dich, ohne dass du in die Shownotes schaust, wenn du dich erinnerst. Welche Kaffeemarke gilt als die beste italienische Kaffeemarke? Und welche ist, also wirklich, also da sind sich eigentlich fast alle Italiener, die ich gefragt habe, einig, was der beste italienische Kaffee ist. Jetzt kannst du in die Shownotes schauen. Ich gucke mal. Wo steht direkt unter den Sondereditionen. Triesto Napoli. Ich bin gerade am. Ich muss das so machen, damit er es vorliest. Wo ist er denn? Da siehst du nicht den Eintrag von Triesto Napoli? Und was steht Hausbrand? Da? Hausbrand, ja. Also der wird natürlich auf Italienisch Ausbrand, okay. Ausbrand ausgesprochen. Oder Ausbrante. Ja. Aber es ist Hausbrand, ja. Oder Ausbrand, habe ich auch schon gehört. Ausbrand. Klingt sehr deutsch erstmal. Ja, das liegt natürlich daran, es ist also Kaffee aus Triest. Mhm. Triest ist die Kaffeemetropole immer schon gewesen. Das gehörte ja mal zu Österreich. Und der ganze in Wien getrunkene Kaffee, der natürlich durch die Türken nach Wien gebracht worden ist im 17. Jahrhundert, der ist immer eingeführt worden über Triest. Und dadurch hat sich in Triest eine große Kaffeekultur entwickelt, die man auch heute noch sieht in großen Kaffeehäusern, die sehr aussehen wie Wiener Kaffeehäuser und jetzt gar nicht so nach Italien passen. Aber Triest gehört inzwischen zu Italien. Und es gibt jetzt hier tatsächlich auch eine Sonderedition von Nespresso, die so ein bisschen, also es könnte vielleicht sogar Hausbrand sein. Also sie schreiben in ihrer Beschreibung, dass das Kaffee aus Triest ist, 100% Arabica, und dass es die Triestiner Kaffeetradition widerspiegelt. Also ich könnte mir sein, dass sie direkt von Hausbrand gekauft haben oder was Eigenes kreiert haben, was aber so schmeckt. Also auch ein ganz toller Kaffee, den man jetzt aber auch etwas, also wieder als normalen Espresso trinken kann, also in der normalen Größe. Und ich mache den mal ein. Ich kenne den auch gut. Und ich finde, der ist auch wirklich fantastisch. Also das ist, glaube ich, sogar mit einer der besten. Und wie gesagt, 100% Arabica. Er ist überhaupt nicht bitter. Also ich finde den wirklich sehr, also ein bisschen bitter ist er schon, aber nicht so wie der andere. Ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Kaffee. Also da bin ich ganz begeistert. Schade, dass es jetzt die letzten Kapseln sind. Also wenn uns Entscheider hören vom Marktführer, der sollte eigentlich wieder ins Programm. Oder man muss Hausbrand kaufen, aber Hausbrand hat keine Kapsel. Genau, doch, Hausbrand. Ich habe gerade mal auf der Hausbrand. Ja, aber die sind nicht geeignet für eine Kapselmaschine, sondern, das sehe ich jetzt auch gerade das erste Mal, ich hätte vielleicht da mal mit Golium drüber sprechen müssen, mal ein Gruß an ihn auch. Es gibt wohl für eine Siebträgermaschine, gibt es wohl für diesen Siebträgeraufsatz, gibt es eine Kaffeekapsel, dass du in diesen Siebträger die optimale Menge an Kaffee in dem optimalen, also du musst das irgendwie ja so tummeln, so reindrücken. Da gibt es ja auch eine Wissenschaft, wie stark und wie wenig du das Ganze eigentlich zusammendrücken darfst. Und da haben sie eine Kaffeekapsel entwickelt, wo das alles schon vorportioniert drin ist, dass du wirklich dann auch ohne große Kenntnisse, wie du das jetzt genau zubereiten musst, machen kannst. Also das war, fand ich jetzt gerade sehr interessant auf dieser Homepage. Ja, wie gesagt, das ist auch toll. Na, wie ist er denn? Ich finde, das riecht schon dran. Ich finde, der riecht etwas flacher wie der vorhergehende. Ja, natürlich. Das ist jetzt vielleicht auch falsch, nach dem kräftigen Robusta diesen 100% Arabica. Oh ja, sehr mild. Das ist ein ganz milder, es gibt 100% Arabica, Hochlandkaffee. Gar nicht bitter, kann man auch so ohne Zucker ganz problemlos trinken. Also ist wirklich mit einer meiner Lieblingssorten. Leider, wie gesagt, es geht dem Ende zu und schade. Ja, sehr lecker. Da habe ich den schon mal hier, doch, den müsste ich mal getrunken haben, oder? Ich habe den hier. Weiß man nicht. Ich bin ja eigentlich immer für die kräftigeren Sorten, aber der ist wirklich sehr gut. Ja. So, jetzt, wir haben zwar noch welche vom Marktführer, das sind aber aromatisiert, da kommen wir später drauf. Vielleicht gibst du mir ja mal was von den Alternativen. Genau. Da will ich auch mal zum Kaffee kommen. Genau. Wie gesagt, wir bleiben nach wie vor im gleichen System. Dadurch, dass halt 2013 das Patent für nichtig erklärt wurde, gibt es mittlerweile auch andere Hersteller, die auch Kaffeekapseln halt anbieten, auch mit verschiedenen Eigenschaften. Ich habe nochmal drei verschiedene Hersteller dabei. Die würde ich gerne zum Schluss machen, weil der ist nämlich aromatisiert, dass wir da in die Richtung gehen. Ich würde jetzt gerne mal. Ich habe auch vom Alternativhersteller, den ich sonst immer nehme. Leider habe ich die, nur noch aromatisierte Kapseln von denen, die mir nicht so schmecken. Also diese eine aromatisierte Sorte schmeckt mir schon. Da kommen wir dann aber auch bei den Aromatisierten drauf. Das ist ein Alternativhersteller, der meiner Meinung nach ein tolles Angebot hat, was wir jetzt leider nicht probieren können. Ein tolles Angebot an wirklich tollen Alternativen, die übrigens alle billiger sind als die Originalkapseln. Genau, also vielleicht mit den Originalkapseln zwischen, glaube ich, 35 und 39 Cent pro Kapsel liegen wir da preislich. So als Hausgröße. Das heißt, eine Portion Kaffee kostet halt dementsprechend zwischen 35 und 39 Cent. Die Spezialeditionen sind meistens noch etwas teurer, so bis zu 42 Cent. Die Alternativ Hersteller gibt es, decken da den ganze Bandbreite ab. Es gibt welche, die fangen bei 17 Cent an und es gibt welche, die gehen auch deutlich über 50 Cent. Da probieren sie sich natürlich auch ein bisschen von den von den Mitbewerbern was zu unterscheiden, auch in den verschiedenen Kaffeequalitäten und so weiter. Weil wir vorhin von Hausbrand sprachen, kommt ja gerade noch was im Chat rein, was ich unbedingt zum Besten geben möchte, von Würfel. Mhm. Jede einzelne Bohne wird bis zu 30 Mal per Laserabtastung auf Form und Farbe geprüft und gegebenenfalls per Luftstoß in den Abfall befördert, schreibt Hausbrand auf seiner Webseite offenbar. Okay. Also sieht man, was die sich für eine Mühe geben. Ja, klar. Das ist schon ein toller Kaffee von Hausbrand. So, wir gehen jetzt mal zu dem Dallmayr Konzern, den kennt man ja, Dallmayr Prodomo, Spitzenkaffee. Die machen auch einen für Nespresso, einen Kapselkaffee. Da merkt man natürlich gleich mal, dass die Kapsel etwas anders ist. Ja, die können halt nicht, dürfen es halt auch nicht genauso machen. Das ist klar. Ja. Ah ja, das ist interessant. Ich weiß auch, warum das so ist. Also ich beschreibe mal ganz oben. Oben gibt es eine quasi eine Aluminiumschicht, die das Ganze abdeckt. Unten gibt es auf der Rückseite auch eine Aluminiumschicht und der mittlere Körper ist eine Kunststoffschicht. Mhm. Warum machen die unten eine Aluminiumschicht rein? Hast du eine Idee? Nicht wirklich. Sie sagen wohl, wenn du unten noch eine Aluminiumschicht hast, die da, hier wird ja durchgestochen, hier oben wird durchgestochen. Unten wird auch durchgestochen. Das heißt, du kannst wohl dieser Druck, der sich da drin gleichzeitig entsteht, kann wohl damit besser, wird wohl besser aufgebaut. Das heißt, dass die ganze komplette Kapsel gleichmäßig befeuchtet wird und dass du halt das bessere Kaffeeerlebnis dadurch hast. Ja, also jetzt nenne ich mal die andere Firma, über die es gleich noch zu sprechen gilt, Mingus. Die haben, da hatte ich gesagt, es ist aber komisch, dass die alle so einzeln verpackt sind. Mhm. Die jetzt hier nicht mehr, das ist die neue Edition schon, aber die alte Edition, die da war jedes einzelne nochmal in so Aluminium verpackt. Mhm. Aber die eigentliche Verpackung war aus Plastik, also die eigentliche Kapsel aus Plastik. Und dann hat die Frau mir dort erklärt, ja, das läge daran, dass die Plastikkapsel unten perforiert ist. Mhm. Und die muss perforiert sein, damit es funktioniert. Okay, also die Wenn das kein Aluminium ist, wenn das Plastik ist, ist das zu fest und es kann nicht durchstochen werden. Mhm. Deshalb, daran könnte natürlich auch liegen, warum die hier Aluminium haben. Also das Plastik wird nicht einwandfrei durchstochen. Und deshalb haben sie oben halt eine Abdeckung aus Aluminium und unten halt diese Perforation. Und dazu mussten sie es dann einzeln verpacken. Jetzt sind sie aber dazu übergegangen, das ist hier schon der Fall. Mhm. Und deshalb wollte ich die alten nicht mehr kaufen, sondern hatte gewartet auf die neuen. Deshalb sind die alten jetzt aufgebraucht. Also dass sie jetzt doch das nicht mehr einzeln verpacken. Mhm. So, also ich nehme mal diese hier, hier Indian Sundara. Das wird ja ganz gut schmecken. Ja. Also Indian Sundara ist nämlich. Mag ich sehr gerne. Genau, das ist nämlich dieser Kaffee von denen ist auch UTZ, also UTZ zertifiziert, also nachhaltig angebaut. Also da probieren sie ein bisschen was zu machen. 100 Gramm, also das ist jetzt so eine Packung, da sind 10 Kapseln drin. Da 100 Gramm kosten von dieser Packung. Gerade mal gucken, 2 Euro, sind 56 Gramm sind da drin. Da kosten also die 56 Gramm 2,99 €. Das bedeutet, für ein Kilo Kaffee würdest du bei dieser Sorte 53,40 Euro zahlen, umgerechnet. Mhm. Da zu diesem Kaffee sagen sie, es ist halt ein indischer, logischerweise, wie der Name schon sagt, Arabica und etwas abgerundet mit Robusta. Der soll extrem, ist er auch, finde ich, säurearm und sehr weich sein. Also der wird etwas vielleicht in die Richtung gehen, wie den, was ich gerade eben getrunken habe. Ja, stimmt, säurearm. Ja, ist aber doch ein bisschen, also man schmeckt den Robusta durch, ist doch ein bisschen bitterer als der Trieste. Also, ja, aber sonst gut. Also ich bin ja auch für indischen Kaffee, kommt denn der aus Indien? Also Indien baut auch Kaffee an, aber relativ wenig, sodass es oft dazu kommt, dass andere beigemischt werden. Also ich kann nur wiedergeben, was das Marketing hier sagt. Und das Marketing sagt, Ursprungskaffee aus Indien, also Arabica-Bohnen und dann abgerundet etwas mit Robusta-Bohnen. Und die Robusta-Bohnen kommen vielleicht woanders, Säurearm und weich im Geschmack, angenehme Noten mit Aromen wie Süßholz und Pfeffer. Aber mir zu bitter. Sie jetzt noch zu bitter. Mir zu bitter. Ich finde auch ganz gut ist, vielleicht muss man auch zu den Umverpackungen sagen, das ist ja auch, das sieht man hier auch sehr deutlich. Mhm. Ich habe noch was von Jacobs da. Da siehst du, es sind auch 10 Kapseln drin. Naja. Und diese Daimler-Kapseln sind auch 10 Stück. Daimler. Und du kannst im Prinzip, wo du eine Jacobs-Packung kriegst, kriegst du fast vom Volumina 2,5. Das sind die Mingus-Packungen, auch deutlich schmaler als die. Ja. Also man sieht es schon, dass da auch in der Verpackungsform auch die Umweltaspekte... Ja, gegenüber kriegst du 2 Mingus-Packungen in einen Jacobs. Also Jacobs ist da sehr aufwendig. Platzverschwendung, ja. Und Nespresso, also die originale Nespresso-Packung ist auch relativ platzverschwendend. Naja, ich weiß nicht, ich glaube, die sind schon optimal, weil die sind ja wirklich nur so breit wie die Kaffeekapseln. Dafür halt lang. Aber so länglich, ja. Ja, aber ich glaube, die lassen sich ganz gut transportieren, finde ich. Also die von Mingus sind genau halb so groß und sind immer 2 nebeneinander. Also das ist auch sehr platzsparend, finde ich. Also auch hier die von Daimler, die sind, wenn du die Packung aufmachst, ist so ein kleines Kästchen. Daimler, du sagst immer Daimler. Entschuldigung. Sind die ganz gut sortiert da drin. Ja. Das ist also wirklich sehr robust, also sehr, sehr eng verpackt. Also das finde ich ganz gut. Natürlich gibt es auch das Thema Aluminium bei Nespresso immer viele Diskussionen. Natürlich lässt sich Aluminium sehr, sehr gut recyceln, aber wenn man es halt natürlich nicht recycelt, ordnungsgemäß, sondern verbrennt, dann entstehen sozusagen dieser giftige Schlamm, das ist natürlich nicht so gut. Aber vom Recycle-Gedanken ist Aluminium also eigentlich ganz gut zu recyceln, weil das Material relativ auch gut zu reinigen und wieder zur Weiterverwendung bereitgestellt werden kann. Aber wenn du sie zu Nespresso zurückbringst, das ist mir eigentlich auch zu umständlich. Ja. Da musst du nämlich dann die gebrauchten Kapseln extra sammeln und dann dahin werfen. Ja, dahin bringen. Das schimmelt in der Zeit auch, ist auch sehr unangenehm. Sehr schön. Es gibt, ich glaube auch, dass da Nespresso so ein bisschen eher Marketing betrieben hat. Es gibt Kunst mit diesen Nespresso-Kapseln. Es gibt da verschiedene Künstler, die machen aus diesen gebrauchten Nespresso-Aluminium-Kapseln, machen die Anhänger, Schmuck, gibt es dann so verschiedene auch Tutorials, wie du halt sowas machen kannst, um auch da das Material etwas länger am Leben zu behalten. Ich habe auch gesehen, es gibt eine LED-Installation mit diesen Nespresso-Kapseln. Da nutzen die im Prinzip schneiden sie oben das die Kapsel auf, also die gebraucht ist die eingestochen, dann schneiden sie den Rest auf, holen den Kaffee raus, spülen die Kapsel aus. Und dann kannst du da unten einen relativ kleinen Mikrocontroller einbauen mit einer Knopfzelle und einer LED und schneiden dann oder stechen noch ein zweites Loch rein auf die andere Seite und stecken da oben dann die LED rein. Und dann hast du quasi so sieht aus wie so Mini-LED-Hüte. Und dann kannst du die auch so für Kunstinstallationen benutzen. Mhm. Also es gibt da schon ein paar Gedanken, dass man das auch irgendwie weiter benutzt, aber ganz klar, es ist halt alles nicht so umweltfreundlich wie halt andere Kaffeezubereitungs... Ja, und die Alternativkapseln sind ja meistens anders, sind ja meistens aus Plastik. Und ich meine, Plastik ist immer noch ein Problem, aber das kann man besser recyceln. Was heißt besser recyceln? Also über den Dann kommt er natürlich in den Plastikmüll und dann wird es auch meistens fachgerecht recycelt. Mhm. Gut, das ist immer noch Plastik, sollte man trotzdem vermeiden. Ja. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Aluminium auch in der Herstellung natürlich bedeutend energieintensiver ist als Kunststoff. Also wir sind uns da einig, also wir finden es beide nicht gut, dass die Umweltbelastung da so hoch ist. Natürlich gibt es da bestimmt umweltfreundlichere Produkte. Man sieht ja auch, dass es da mittlerweile auch Hersteller gibt, die halt so Kapselmaschinen eben etwas umweltfreundlicher gestalten möchten. Ich habe auch die, was ich vorhin genannt habe, die ich vorhin erwähnt habe, die Shownotes, wird der Link drin stehen. Und dann kann man auch mal nachgucken, wie das System heißt. Ich habe es noch nicht getestet, noch nicht probiert, aber das würde mich mal interessieren als Alternative zu Nespresso. Das ist aber auch so ein Thema ist, kann es eine Alternative werden? Was macht das System eigentlich aus? Das System macht die Vielfalt aus. Das heißt, wenn du natürlich jetzt zu einem anderen System gehst, wo vielleicht das Ganze umweltgerechter hergestellt wird, ist zwar schön, aber wenn du halt nur 1 oder 2 Kaffeesorten hast oder die Alternativhersteller da nicht mit aufspringen und du halt die Vielfalt hast, wird dieses System dann leider auch nur irgendwo in der Nische verschwinden. Ja, ja. Und wie gesagt, also es hängt immer davon ab, wie man es nutzt. Wenn man ein Gelegenheitskaffeetrinker ist, so wie ich, dann erzeugt man wenig Müll. Ich kann bei der Gelegenheit sagen, dass ich bei Nespresso ja auch noch nicht einmal nachgekauft habe. Ich habe da ja 200 Kapseln bekommen, von denen habe ich noch welche. Und ich habe dann die Mingus-Ersatzkapseln also genommen. Und da kaufe ich auch vielleicht einmal im Jahr oder so. Also das ist äußerst sparsam. Und dann ist es sicherlich auch mit der Umweltbelastung nicht so. Wer aber jeden Tag für eine Großfamilie 2-3 Liter Kaffee kocht, für den ist das natürlich nicht die richtige Lösung. Nee, das ist auch dann nicht wirtschaftlich. Also das ist wirklich gemacht für Gelegenheitstrinker und nicht, wenn du sagst, du trinkst am Tag irgendwie 2-3 Liter Kaffee, dann ist das auch das falsche System. Ja. Also ganz klar. Ja. Gut, bleiben wir weiter bei dem Dallmayr Produktportfolio. Da habe ich noch zwei Sorten mitgebracht. Die haben natürlich auch Lungos. Ich habe jetzt dir nur Espressos mitgenommen. Ja, bin nicht so der Lungo-Fan. Genau, ich bin auch nicht so der Lungo-Fan. Ich würde sagen, wir steigern uns jetzt so langsam. Jetzt gibt es eine nächste Sorte von denen. Was ist das? Das ist auch, die heißt Artigiano heißt handwerklich. Okay. Auf Italienisch, also ein handwerklicher Kaffee. Was verbirgt sich denn dahinter? Steht da was drauf? Da steht leider nichts drauf, darum habe ich es extra verlinkt. Ich lese das gleich mal vor. Da ist unten so ein QR-Code. Ja, ich habe es schon in den Shownotes reingepackt. So. Also ist ein reiner Arabica-Espresso aus den besten Hochlagen Kolumbiens, Kenias und Brasilien. Seine komplexen Fruchtnoten verbinden sich mit nussigen Akzenten zu einem erstklassigen intensiven Arabica-Espresso. Was für mich. Das ist also... Aber dann bist du wieder dran. Also du wirst gleich was haben, was ich nicht trinken mag. Nee, du bist noch einmal da dran und dann können wir wieder switchen. Okay. Also auch da kostet, wie gesagt, die Packung, was mit 10 Kapseln sind, 2,99. Also sind auch 10. Das sind also, kann man ja sicher ausrechnen, das sind dann 29, also knapp 30 Cent pro Kapsel. Mhm. Mhm. Riecht sehr gut. Mhm. Also ja, auch vom Geschmack. Schön mild. Mhm. Da ist noch so ein interessanter Beigeschmack dabei. Also er ist nicht sehr bitter. Also Tick schon, aber man merkt, es ist eben, es fehlt der Robusta. Und der ist wirklich. Ja, ein bisschen nussige Noten. Er hat noch so einen interessanten Geschmack. Also wirklich gut. Schwer definierbar, dieser Geschmack. Fruchtig fast. Fruchtig, ja. Mhm. Ein fruchtiger Geschmack. Also sehr schön. Also ganz toll. Boah. Das wird ja mein neuer Lieblingskaffee, glaube ich. Also ich finde ihn auch toll. Ja, noch handwerklich gemacht. Ich finde ihn auch sehr toll. Ich finde auch also das Gesamtpaket bei denen ganz gut. Ich finde Preis-Leistung ist wirklich interessant. Okay. Ich finde die Transportverpackung, so nenne ich es mal ganz bewusst, sehr gut. Das kannst du einfach mal in den Rucksack reinschmeißen und hast es mit dabei. Machen wir auch mal fotografisch, gleich noch wird das festgehalten. Ja, machen wir gleich. Und das ist halt, finde ich ganz gut. Und ich finde es auch Preis-Leistung mit knapp 30 Cent ist natürlich jetzt auch kein günstiger. Also du kannst bei Discount-Ware geht bei 17 Cent circa los für eine Kapsel. Jetzt sind wir da schon fast in der oberen Mittelklasse. Aber ist ein toller Kaffee. Mhm. Also da muss man Dallmayr ja lassen. Ich bin sonst nicht so der Dallmayr-Fan. Also dieser berühmte Prodomo ist nicht so meins. Nicht wahrscheinlich auch wieder am Robusta. Ich bin eben doch Arabica-Trinker. Mhm. Aber der sagt mir sehr zu. Ja, fruchtig, muss man wirklich sagen. Der hat eine fruchtige Note. Also wirklich klasse. Sehr schön. Ja, sehr schön. Dann der hat auch noch so ein bisschen, ich tue ja keinen Zucker an den Kaffee. Ja, ich auch nicht. Und dann ist natürlich schon schön, wenn der irgendwie so ein bisschen so Saccharose beinhaltet. Das ist doch so eine leicht süßliche Note von selber her, von selber kommt. Und das scheint hier der Fall zu sein. Mhm. Ich sortiere das gleich mal richtig rum. So. Also wirklich klasse. Großartiger Kaffee. So, jetzt kommt. Der geht trotzdem nicht aus, weil ich sonst hier. Ja, klar, nichts Kaffeeschock, ja. Jetzt habe ich nochmal einen. Also, vielleicht ganz kurz: Das ist auch so ein Problem, auch bei den Third-Party-Herstellern. Ja, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Nespresso eine Skala hat von 1 bis 13 von der Kaffeeintensität her. Jetzt zum Beispiel Dahlmeier hat eine Skala von 1 bis 11. Das heißt, es ist auch mal relativ schwierig, dann direkt die Intensität mit den anderen zu vergleichen. Auf jeden Fall ist es jetzt eine Intensität Nummer 10. Den, was du gerade eben hattest, war auch eine 10. Das ist aber jetzt hier ein Dark Roast, so nennt sich diese Sorte. Mhm. Kannst du mal einlegen. Also die dunkle, lange Röstung ostafrikanischer Arabica-Bohnen sorgt für ein besonders intensives Geschmackserlebnis. Mhm. Voll und kräftig, mit anhaltendem Nachklang. Sein Aromen vom schwarzen Johannisbeere, Bitterschokolade und gebrannter Mandeln kommen perfekt zur Geltung. Mhm. Auch ganz interessant. Ah, nee, das ist doch Intensität, ist es 11. Entschuldigung, das ist also eine mehr. Nee, ja. Der andere war 7, Entschuldigung. Der ist 7. Oh, dann wird das halt der ist 7 und der andere ist jetzt, genau, das ist die höchste, was sie haben. Das ist jetzt die Nummer 11. Und der indische, der erste, das war Nummer, auch eine 7. Also das ist jetzt 7, 7. Mhm. Die Steigung ist jetzt sozusagen zur 11. Ah ja, na, da bin ich gespannt. Also Ostafrika ist natürlich auch so ein Ursprungsland vom Kaffee. Da ist ja eine ganz alte Kaffeetradition. Es gibt in Berlin, glaube ich, sogar zwei äthiopische Restaurants. In dem einen, in dem ich schon zweimal war, wird dann auch sofort zur vorgerückten Stunde direkt auf dem Fußboden, das finde ich immer so ein bisschen seltsam, Kaffee geröstet. Mhm. Ach, so genau kenne ich ja. Und dann gibt es da auch den Kaffee und das schmeckt schon sehr interessant. Kann man auch leicht kaufen, den dortigen Kaffee. Der heißt Yerga Kefe, von vielen fälschlicherweise Yerga Chefe ausgesprochen, aber Yerga Kefe, Kefe ist nämlich Kaffee. Ist nämlich, weil das mal italienisch war, wird das K mit CH geschrieben. Das ist dann der dortige typische Kaffee aus Äthiopien oder Eritrea. Und jetzt werde ich den mal kosten hier aus der Kapsel. Also schöner, also man riecht schon dieses Nussige so ein bisschen. Und das ist in der Tat sehr dominant im Geschmack. Ja, nussig, gebrannte Mandeln. Ja, stimmt. Wenig, also gar nicht so bitter. Obwohl er so stark ist, man merkt es gar nicht, das ist auch gefährlich. Schöne Creme auch. Sehr gut. Sehr gut. Also das ist eben tatsächlich, entspricht so ein bisschen dem Yerga Kefe. Also man merkt das. Ja, sehr schön. Und das aus der Kapsel, super. Den könnte ich mir auch gut als Ristretto vorstellen. Vorstellen, ja. Muss ich mal umkippen, das reicht nicht mehr. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Hast du den eigentlich mal getrunken? Ja, ja, ich habe die. Also du hast ja alle ausprobiert. Ich habe die sozusagen aktuell im Bestand, weil ich war mal wieder etwas short an Kaffeekapseln. Oh, du hast geklickert. Aber ist kein Problem, wir haben hier alles da. Wenig Wasser. Ja, haben alles da. Ich war wieder short an Kaffeekapseln und den gibt es bei dem Supermarkt deines Vertrauens mittlerweile. Ja. Also Verfügbarkeit ist ja relativ gut. Das finde ich ja auch ein Vorteil gegenüber des Marktführers. Ja. Das ist ja, entweder gehst du zu so einer Boutique, die halt irgendwie feste Öffnungszeiten hat, meistens bis 20 Uhr und da musst du dich irgendwie auf den Kurfürstendamm quälen zwischen den ganzen Möchtegern-Hipstern und Superreichen. Da hast du eigentlich keinen Bock drauf. Oder du bestellst sie dir halt online in diesem Club-System. Ja, oder du bestellst sie dir in die Filiale, denn in der Filiale der Friedrichstraße ist immer eine riesige Schlange. Ja. Da musst du Mittel und Wege finden, an der Schlange vorbeizukommen. Und dann machst du es eben, indem du zum Beispiel sie in die Filiale vorbestellst. Ja. Und dann kannst du sie direkt abholen und dann wird das ja auch verrechnet über die Bestellung. Ja. Das heißt, du musst dich nochmal zur Kasse und so, denn sonst, also das Warten dort ist wirklich furchtbar. Da sieht man aber auch, wie der Marktführer nachgefragt ist. Mhm. Also wie in der ehemaligen DDR, es ist ja auch auf dem Territorium, an der Schlange stehen. Also das ist wirklich... Und ich finde das ganz gut, weil den gibt es halt bei den großen Supermarktketten, die auch bis 22 oder 24 Uhr hier offen haben. Und da kann man die sehen immer sehr unscheinbar aus, weil die Verpackung wirklich sehr klein ist. Man denkt halt, es wären nur 5 Stück drin, aber es sind wirklich 10 Stück drin. Gibt es übrigens auch in verschiedenen Drogeriemärkten. Also zum Beispiel Rossmann in Berlin hat die Kapsa da stehen. Okay. Also das ist auch ganz, die haben ja auch lange Öffnungszeiten und das finde ich auch immer angenehm beim Drogeriemarkt bei mir um die Ecke. Ist halt immer so, dass man nicht so lange an der Kasse anstehen muss. Da ist, also die achten da sehr drauf, dass wenn es voll wird an der Kasse, machen sie eine zweite oder eine dritte auf. Du hast halt nie mehr als 3 Leute oder sagen wir mal mehr als 2 Leute vor dir. Mhm. 3 Leute ist schon hochgegriffen. Das geht dann wirklich schnell. Und da ich immer auch so einiges aus dem Drogeriemarkt brauche, also ich muss regelmäßig da die Patronen für meinen Wasseraufsprudler holen und was man sonst alles aus der Drogerie braucht. Und dann ist es dann natürlich auch eine sehr schöne Verfügbarkeit, wenn man da schnell auch noch sowas mitnehmen kann. Ja, und zum Thema Wasseraufsprudler muss ich gleich später noch einen Tipp geben. Da darf ich nicht vergessen, aber das ist nach dem Podcast. Okay, bin ich jetzt wieder dran oder wie machen wir es weiter? Dran. Ich muss jetzt eine Pause haben, sonst kriege ich einen Koffein. Okay, ich habe jetzt noch einen zweiten, das ist noch die gleiche, da war bloß noch eine drin. Ich wusste, ob wir ein oder zwei haben wollen. Mhm. Darum hatte ich nochmal beide Packungen mitgenommen. Jakobs hat ja auch mittlerweile ein... Ja, auch gut verfügbar, gibt es eigentlich auch überall. Ja, gibt es auch überall. Und da, wie wir schon eingangs erwähnt haben, ist halt, die Verpackung ist einfach riesig. Das ist echt, da hast du einen richtigen Klotz. Ja, aber sie fallen halt dadurch mehr auf im Regal als Kapsa. Und es ist ja nur Papier. Ja, das jetzt kommt nämlich, jetzt kommt die Downseite, der Ganze. Jetzt kommt die Downseite. Jetzt hole ich mich so eine Kaffeekapsel raus. Einzeln verpackt. Das war ja bei Mingus ursprünglich auch. Und die ist genau einzeln verpackt nochmal. Das heißt, Aluminium. Du hast eine Aluminiumverpackung nochmal. Das ist schlecht. Ich mache jetzt gerade den Jakobs Momente Espresso Classico ist jetzt die Sorte, die ich jetzt gerade hier raushole. Die habe ich auch schon verlinkt. Classico. Und auch wieder auf der Homepage. Genau, es gibt nämlich so ein ganz... Darum kann ich gleich mal was sagen. Es gibt eine ganz coole Homepage, die heißt kapsel-check.com. Die vergleicht so die ganzen Kapsel und Systeme. Und die haben auch immer ganz gute Berichte zu den verschiedenen Sorten geschrieben. Hast du das rein? Ach ja. Habe ich drin, ja. Genau. Weil Problem ist, wenn du jetzt nach dieser Jakobs Momente Espresso Classico auf der Jakobs Homepage guckst, da findest du alles, aber keine Informationen über diesen komischen Kaffee. Mhm. Und darum nutze ich diese Webseite eigentlich relativ gerne, um so mir mal ein Bild zu machen, was es da momentan alles auf dem Markt draußen gibt, was gibt es für Alternativen und wie haben Leute das bewertet, die vielleicht mehr Ahnung haben von Kaffee als ich, zu dem ganzen Geschmack. Und die haben auch so die Punkte, wo sie sich die Verpackung angucken, die Kapseln und die Aromen. Und das finde ich immer ganz, ganz interessant. So, ich mache jetzt mal die Verpackung auf. Auch hier innen drin, die Kapsel hat auch wieder ein ganz anderes Design. Also hat eine Aluminiumverpackung und hat aber unten, man riecht es auch schon, die ist unten schon vorgestochen. Ah, ja, das ist wie bei den Mingus, den früheren Mingus-Kapseln. Genau. Genau. Und dadurch müssen die halt, um die haltbarer zu sein. Ja, genau, deshalb waren die auch so verpackt. Aber Mingus ist ja davon ab und hat jetzt ein anderes. Man sieht es auch, also in dieser Aluminiumverpackung befinden sich auch so ein paar Kaffeepulverflöckchen oder Stückchen. Das heißt, da weißt du also auf jeden Fall, ohne diese Umverpackung gäbe es keine Möglichkeit, den Kaffee halt frisch zu halten. Also Espresso Classico, gib mir deine. Genau. Aber für, ja. Also die sagen auch, wie wir auch, kontra umständliche Verpackungen mit Einzelöffnungen. Und ganz interessant, auf der Verpackung steht keine Herkunft des Kaffees. Also es steht nicht drauf, was es ist, was da drin verbaut wurde, gar nichts. Aber so ein bisschen Jakobs Politik, Jakobs die Krönung. Ne? Mhm. Sie wollen den Kaffeegeschmack konstant halten und den besten Preis rausholen. Da geht es einfach nur so. Ne? Da haben sie halt die Leute, die für den gleichen Geschmack sorgen, aber so, also dann Probier mal. Ja. Oh, der riecht aber sehr, sehr angenehm mild. Der riecht gut. Also auch schon an der Kapsel habe ich ja gerochen. Das war auch schon klasse. Was ich noch gerne rausfinden wollen würde, war, oh, der schmeckt relativ flach. Also sehr mild, aber flach. Manche Hersteller nutzen ja, ich glaube, in der originalen Espresso-Kapsel sind 7 Gramm Kaffee drin. Und bei den Third-Party-Herstellern variiert das so ein bisschen. Es gibt wohl welche, die machen da nur 4 Gramm Kaffee rein und andere wirklich auch 7 Gramm Kaffee. Das gibt wohl da auch noch Unterschiede, wie viel Kaffee da reingemacht wird. Mhm. Ist ein guter Espresso, relativ, ich würde sagen, ja, relativ normal. Also ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach eine gute Sorte. Mhm. Ja. Also. Kann man bei diesem Kaffeetest eigentlich auch nach Kapseln suchen? Oder? Ja, du kannst auch suchen. Diese Suche ist ein bisschen versteckt. Du musst erst wieder auf Home gehen. Und dann gibt es rechts, finde deine Kapsel, suche nach im zweiten Bereich, wenn du etwas runterscrollst. Das ist, die Homepage ist ein bisschen, ja, vom Design her vielleicht nicht so optimal gemacht. Aber ich finde von den Inhalten diese Beiträge. Ne, genau. Neueste kommen auf die Suche nach. Genau. Ah. Und ja, guter Espresso. Also ein Standard-Espresso. Wirklich sehr. Ja, Mingus haben sie gar nicht. Sehr unaufgeregt. Obwohl die heißen jetzt ja anders. Perdinis heißen sie jetzt. Ja. Also finde ich okay. Ich weiß gar nicht, wie der Preis jetzt davon war. Ich wollte mal gucken. Weil du sagtest, die wollen ja mal zum besten Preis produzieren. Das heißt, dann sollten die ja eigentlich. Ja kein, na, trotzdem teuer. Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gibt es aber hier nur 4er Packungen. Was sie denn so preislich kosten? Bla bla bla, der Preis. Genau, das ist also gleicher Preis. Auch 2,99 für die 10er Packung. Also auch knapp 29,9 Cent, knapp 30 Cent für eine Kapsel. Also ist dann preislich genauso wie Dallmayr. Mhm. Und finde ich halt von der Optik her, ich finde das, Dallmayr ist auch wertiger von der Optik her und von der Kapsel macht das auch einen wertigeren Eindruck. Ich finde Jakobs mit dieser Einzelverpackung, das ist so ein bisschen old fashion, wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Und ich finde es jetzt auch nicht so gut. Also es ist ein guter Standard, aber ich finde die anderen waren jetzt bedeutend besser. Ja, ich hatte das mit dem Preis nicht mitbekommen. Ist auch 2,99 €. Ja. Also auch 29,9 Cent. Also wie gesagt, einer meiner Lieblingskaffees, die wir jetzt nicht probieren können, ist von der Firma Mingus in Bamberg. Mhm. Kann ich da auch immer direkt kaufen. Mingus, verkaufen aber auch online. Kostet 2,79 €. Mhm. Das ist tatsächlich der Roma, Gusto Roma. Und sie haben auch so verschiedene Edelsorten, die sind dann etwas teurer. Mhm. Ich glaube 2,99 € kostet die, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Haben sie noch 2 Sorten, einen kolumbianischen und einen, wo ist denn der andere denn her? Äthiopischen, genau. Mhm. Äthiopisch und kolumbianisch, das sind so Edelsorten. Aber eigentlich auch noch günstig. Die kosten auch 2,99 € und die einfachen 2,79 €. Und sie haben inzwischen auch eben, da kommen wir dann nachher noch drauf, aromatisierte, ist ja nicht so mein Ding, aber hier der mit der Schokolade, ganz gut. Den habe ich ja auch da. Ja. Okay, machen wir mal weiter aus dem Bereich Jakobs. Da gibt es noch den zweiten Espresso Intenso. Den gebe ich dir mal zum Probieren jetzt. Ja. Ist also auch das gleiche Verpackungssystem, wieder einzeln verpackt. Das ist wieder alles total ätzend, weil teilweise sind diese Einprägungen auch nicht richtig gemacht. Wenn du dann gerade mal ein bisschen feuchte Finger hast, dann kriegst du das nicht auf. Das ist echt das total frustrierend. Dann mache ich mir den mal als Ristretto. Riech mal dran. Ja. Der ist ja wieder unten. Mhm. Also ich bin ja nicht der Kaffee-Experte. Mhm. Aber ich würde sagen, da ist Robusta dran. Es wird nicht mein sein, aber wir gucken mal. Ich mache ihn mir direkt als Ristretto, weil er ja Espresso Intenso sein soll. Mhm. Dann passt das besser. Also Ristretto heißt das mit ganz wenig. Aber es ist mir zu viel Wasser. Jetzt einfach per Finger draufhalten müssen. Ja, gut. Werden wir beim nächsten Mal machen. Mm, aber toller Geruch. Das ist, also um jetzt ein neues Wort zu prägen. Riechkaffee. Ein Riechkaffee, genau. Also auch der andere schon, den du vorhin hattest von Jakobs. Also wirklich, also toll im Geruch. Oh, aber auch im Geschmack. Gut, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist gar nicht so bitter. Auch leicht fruchtig im Geschmack. Ja, also man schmeckt schon einen robuster Anteil durch, aber gut, kann man trinken. Also, ja, also jetzt genug gemeckert. Also hatte ich jetzt nicht erwartet. Man soll vielleicht die Erwartungen niedrig halten, dann ist man angenehm überrascht. Also finde ich gut. Also ist so ein bisschen, der ist wirklich tatsächlich so ein bisschen wie der Gusto Roma von Mingus. Ja. Also kann man trinken. Also Jakobs gewinnt gerade auf ganzer Linie. Also Espresso Intenso kann ich empfehlen. Ja. Okay, wollen wir trotzdem einen Lungo machen? Ja, machen wir einen Lungo. Okay, ich habe noch ein Problem ist, dass Jakobs nur 3 Espresso hat. Problem ist, die haben den Espresso Dolce haben sie noch, aber den gibt es nirgends zu kaufen. Also ich war bei 2 Supermärkten noch, um zu gucken, ob der milder Espresso. Genau, dieser milder Espresso von denen. Süß. Also die anderen Sorten haben sie alle überflüssig da, aber der Dolce, der ist relativ nicht vorhanden. Und darum hatte ich nochmal einen Lungo mitgenommen. Und das ist sozusagen der Lungo Magnifico. Magnifico. Magnifico. Großartig, Magnifico. Okay. Und genau, dann würde ich auch mal zum Probieren geben. Auch da wieder die Einzelverpackung. Ich finde es aber so schlimm. Ja. Aber ich finde, der riecht toll. Also ich finde, geruchsmäßig finde ich den so genial. Mhm. Oh, sehr nussig. Also ist der echt. Toller Geruch. Also Jakobs ist wirklich auf Riechkaffee speziell. Ja, das kann natürlich schon sein. Also irgendwie müssen wir ein anderes Gefäß nehmen. Nimm doch einfach das genau, Blaue. Genau, das Blaue. Für dich oder für mich? Nee, für dich. Genau. Ich habe jetzt auch 3 hinter mir. Wir sind 3-3, es geht noch weiter. Ja, wir haben ja auch die ganzen aromatisiert. Ich merke jetzt schon das Koffein. Wir sind ja, wir opfern uns ja wir für die... Wir müssen uns immer selber opfern hier. Für die Zuhörer. Genau, auch da schreiben sie natürlich nicht, was für eine Bohne drin ist. Ja, wir müssen noch ein bisschen erklären. Lungo, was ist Lungo? Ein verlängerter. Ja, aber ist ja nicht einfach nur mehr Wasser dran. Achso, ich dachte, da wäre einfach nur mehr Wasser dran. Nee. Ah, können wir noch was dazulernen. Also, der wird mit weniger Druck auch gemacht. Ah, okay. Espresso und Ristretto haben deutlich mehr Druck. Das ist sogar bei den Maschinen so, habe ich mir erklären lassen, dass die mehr Druck machen bei Espresso und Ristretto. Ja. Und der Lungo hat nicht nur mehr Wasser, sondern auch weniger Druck. Okay. Also wird quasi alles verlängert. Alles verlängert, ja. Und dadurch ist aber doch schön Crema. Oh, ja, doch. Also dieser Lungo, der ist auch einer von den neueren Sorten. Also da gibt es ja auch eine relativ große, relativ große Produktportfolio, was immer erwartet wird. Hier steht es nämlich jetzt drin, ich habe es gerade gefunden auf der Homepage, die haben nur 5,6 Gramm Kaffee drin. Also im Vergleich sind andere haben 7 Gramm. Natürlich macht jetzt, das auch so ein bisschen... Das merkt man auch. Dieser Lungo ist sehr dünn, finde ich. Der hat was vom... Also in Italien nennt man das ja Kaffee Americano. Ja. Amerikanischer Kaffee, das ist der dünne. Der schmeckt wirklich Americano. Also der nach Americano. Der schmeckt wirklich sehr dünn. Also sehr... Man hätte vielleicht hier das Wasser nochmal reduzieren müssen. Aber das ist sehr dünner Kaffee. Oh, ich merke gleich, wir müssen Wasser nachfüllen. Er hatte das ganz voll gemacht, jetzt ist es schon fast leer. Ah. Die sagen hier, er soll leicht rauchig schmecken. Wollte ich gerade sagen. Er hat ein bisschen was Rauchiges, ja. Und ja, es soll wohl intensiven Nachgang haben. Also wohl vornherein sehr dünn, hinten ja, raus etwas stärker. Er ist dünn. Auch eine leichte Nussnote. Ja, Nussnote hat er. Aber Nachgang finde ich, der ist insgesamt dünn, das rettet es dann auch nicht mehr. Also ich finde, der ist sehr dünn. Aber er hat wenig, auch verhältnismäßig wenig Bitterstoffe. Also es ist wahrscheinlich wieder eine Mischung aus Arabica und Robusta. Also Robusta-Anteile sind dabei. Und ich sage, aber er hält sich in Grenzen. Also es ist wirklich, also es ist so ein bisschen, er kommt so ein bisschen an den deutschen Filterkaffee ran, obwohl das da keine Filtermaschine ist und deshalb hat man, ist der Geschmack natürlich auch anders. Aber also ich finde ihn auch nicht wirklich schlecht, auch wenn er jetzt dünn ist. Ich würde ihn mir vielleicht tatsächlich mal als Espresso machen. Muss man natürlich aufpassen, das könnte sein, dass das dann mit den Kapseln nicht gut geht, aber ich denke, bei den Third-Party-Kaffees ist das nicht so ein Problem. Mhm. Also wenn man den Lungo als Espresso macht. Ja. Also, aber ja, also finde ich jetzt geht. Also von der Note her, weil er doch nicht so bitter ist, das liegt natürlich auch daran, dass er so dünn ist. Und dann dieser nussige Geschmack, ist schon gut. Mhm. Also wie gesagt, die Jakobs-Cafés haben jetzt nicht durch die Verpackung überzeugt, auch nicht dadurch überzeugt, dass sie keine Angaben über den Kaffee machen, über die Zusammensetzung machen. Das ist nicht schön. Und davon, dass ich Nungo an sich nicht so trinke und ist auch und auch so dünnen Kaffee nicht so mag, finde ich, sind die aber alle klasse. Mhm. Ansonsten, also von der Mischung her hat Jakobs da schon was Gutes hinbekommen. Mhm. Aber man sieht schon, das sind Kaffee-Experten. Ja. Okay, du bist dran und ich bin dran. Muss Wasser holen. Das heißt, oder du holst Wasser und ich erzähle was. Genau, dann hol du, ich hol Wasser. Hol du Wasser und wir kommen jetzt zu den Aromatisierten, ne? Genau. Gut, dann erzähle ich was über die Aromatisierten. Also ich habe noch einen. Dich hört man jetzt nicht. Okay, ah, es ist hier noch einer. Genau. Ein unaromatisierter höre ich gerade. Ah, das ist der, ja, den müssen wir probieren. Also ein unaromatisierter kommt noch von Gourmesso, auch ein Parallelanbieter. Der hier einen Columbia Arabica hat. Und also ein Arabica aus Kolumbien, Hochlandkaffee mit der Stärke 7 von 9, Moment, von 10. Also doch relativ stark, bin ich gespannt drauf. Und dann gehen wir schon zu den Aromatisierten über, dann werde ich erst dann natürlich was über Aromatisierung erzählen. Aber jetzt erstmal, nehmen wir erstmal den. Genau, also Gourmesso ist eine Kaffeerösterei hier aus Berlin. Mhm. Wie bin ich auf die gekommen? Es war ganz interessant. Als ich einige Zeit bei dir wohnen durfte, hatte ich ja meine Sachen in einer Lagerbox eingelagert und der hat sein Lager praktisch genau neben meiner Lagerbox gehabt. Ich finde, die Verpackung ist unterste Schublade, weil die haben eine Alu-Verpackung, wo zwei Kapseln drin sind. Das heißt auch nicht einzeln portionierbar. Und die Verpackung ist transparent, ist auch unten vorgestochen. Ne? Und interessant an Gourmesso ist, die probieren halt so direkt die Konkurrenz zu Nespresso zu sein. Und aus diesem Grund haben die auch auf ihrer Homepage einen Vergleich. Den habe ich auch verlinkt. Da schreiben die quasi, wenn du die original Nespresso-Sorte zum Beispiel Casar brauchst, dann würden sie, ist äquivalent, dass die Gourmesso-Alternative Ristretto Blend Forte. Mhm. Und dann haben sie praktisch, die probieren die original Nespresso-Kapseln weitestgehend nachzubauen und zu bis zu 30% zu sparen. Also als Beispiel, der Casar kostet bei Nespresso Original 39 Cent und wenn du den Gourmesso Ristretto Blende Forte nimmst, kostet er 26 Cent pro Kapsel. Mhm. Und wir haben ja jetzt den, Dankeschön, den, welcher war das? Der Columbia Arabica, genau. Ja. Ich mache mir auch mal einen, auch wenn ich das meiste davon wegschütte, aber ich möchte da gerne mit reden können. Das ist praktisch, wenn du das Äquivalent zur Variante von Nespresso Pure Origin und dann heißt es Rosabaya de Columbia. Genau, ja. Ist die Originalsorte bei Nespresso und das Äquivalent bei Gourmesso ist diese Sorte, die wir jetzt gleich probieren werden. Und kolumbianischen gibt es auch eben von Mingus, der ist auch sehr, sehr gut. Das ist der etwas teurere. Also, die haben ja zwei Spezialsorten: kolumbianisch und äthiopisch. Äthiopisch ist die Damo und der kolumbianisch weiß ich gar nicht jetzt, wie der heißt, aber es gibt nur einen. Und das ist dann auch die Entsprechung dazu. Und das ist auch mit einer der teuersten Sorten bei Nespresso und auch einer der teuersten Sorten bei Gourmesso. Also und das liegt natürlich daran, dass es Hochland-Kaffee ist, genau, Ursprungsland und so weiter. Ja. Kolumbien, ja. Also riecht sehr gut, finde ich. Ich finde, der ist hinten raus ein bisschen flach. Ja, stimmt, der ist hinten raus flach. Ich finde, vorne rum ist der sehr intensiv, ja. Aber im Abgang ist er sehr flach. Hat fast so ein bisschen pilzigen Geschmack. Was ist vielleicht gar nicht, ich habe irgendwo gelesen, aber das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr, dass tatsächlich zum Kaffee, vielleicht war das bei Arabica, dass der in Symbiose mit irgendeinem Pilz lebt. Vielleicht kommt daher der Geschmack, weiß ich nicht. Also es sind Arabica ganz klar, ne? Aber wir sagen halt ein bisschen pilzig, finde ich. Aber nicht uninteressant vom Geschmack her. Aber wie gesagt, wird nicht mein Lieblingskaffee. Ist das hier auch zum Auskippen? Ja, beides zum Auskippen. Sehr gut. Das ist schon so viel. Ja, aber ich habe da jetzt auch nur leider... Wie viel kostet der? Der kostet 30 Cent pro Kapsel. Ah ja, ein bisschen weniger als... Ja, gut. Genau. Ich bestelle bei denen mal ganz gerne, weil ich finde, die haben auch ganz, ganz viele neue Sorten, wie sie auch... Die probieren also auch relativ viel aus. Wenn das in Berlin ist, kannst du auch direkt vorbeigehen. Ja, das ist genau das Problem. Du kannst nicht so wirklich bei denen was direkt kaufen. Aber es gibt ja noch einen Berliner, ne? Coffee Circle ist ja auch in Berlin. Genau. Die machen ja auch Kapseln. Ja. Eigentlich schon. Ja, Coffee Circle. Also war nicht sogar der, den du mir mal mitgegeben hast, den ich dann aber nicht so gerne der dann sich als nicht so lecker herausgestellt hat. Dieser Kokos aromatisierte. Nee, das ist auch von dem gewesen. Ach, ist auch von dem gewesen. Also, nee, ich gucke gerade Coffee Circle Produkte. Kommt ja auch Kapseln machen. Guck mal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt dazu, den aromatisierten. Ich finde bei denen, klar, die aromatisierten sind auch nur dafür, also ich persönlich finde die nur gut, wenn du die mit in Kombination trinkst mit Milch oder sowas. Also so als puren Kaffee. Ist ja, mir das nicht so... Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, bis auf diese Schokoladenvariante, da kommen wir gleich drauf. Ich mache dir aber jetzt mal einen von unserem Vorrat. Ja. Der hieß früher anders, der ist irgendwie Mangala Chai. Also ich habe den von Katja bekommen, hier fürs Fun und Rom. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und halt auch entsprechend verlinkt. Das ist, also ich glaube, genau der läuft jetzt unter dem Etikett Spicy Indian Coffee. Das ist die Sorte Indria bei Nespresso mit Gewürz. Aber also das ist jetzt nicht so bonbonmäßig aromatisiert wie die anderen, die da noch kommen. Das ist traditionell so, offenbar, dass man in Indien dem Kaffee da so Gewürze beigibt. Hat eine längere Tradition und der ist auch interessant, vor allen Dingen die Würzung ist ganz dezent, den kannst du eigentlich auch als ungewürzten Kaffee trinken, also man merkt es kaum, also gib mal deine Dings, also ich war sehr überrascht und fand den auch sehr gut und es gibt ihn jetzt eben auch dauerhaft bei Nespresso unter der Bezeichnung Spicy Indian oder Indian Spicy. Ich habe es verlinkt. Okay, also, sehr gut. Mal nachgucken. Da sind sie abgekommen von dem etwas irreführenden Namen. So, Indian Spicy. So, jetzt schau mal. Also er hat einen süßlichen Geruch. Das, da merkt man, dass oh, er ja. aromatisiert ja, ja. ist. Aber trink ihn mal und ich glaube, der ist wirklich gut. Also kann man, obwohl ich jetzt nicht so der Verfechter von aromatisiertem Kaffee bin, den kann man trinken. Das du nicht, sehe ich schon. Was ist das, das Gewürz? Das kenne ich. Ja, das ist dieses typische, diese indische Gewürzmischung, Kardamom und ja, Kardamom ist da drin. Und ich habe ja immer so ein Problem mit Kardamom. Ach so. Ja, dann lass es. Das ist echt, boah, nee, geht gar nicht. Aha, okay. Wir sehen hier große Abneigung gegen aromatisierten Kaffee. Dann nicht. Also gerade mit Kardamom kann ich mir das vielleicht nicht so gut vorstellen. Okay, dann kommen wir aber jetzt schon zu den wirklich heftig. Genau. Den aromatisierten. Was? Welcher den ist als das? Erstes was ist da drin? Karamell. Karamell, ja, kann oder, ich mir vorstellen. Oder möchtest du eher zur Schokolade? Also Schokolade? Den Schokolade habe ich ja zweimal. Achso, du hast nochmal das Originalprodukt? Das ist das Originalprodukt von Nespresso. Das heißt, da musst du aber also beide testen, ja, um den Vergleich zu machen. Ich kenne den ja. Achso, dann muss ich den testen. Das ist eigentlich für dich. Gut, dann musst den du Karamell den hier testen. Karamell teste ich. Dir. Okay, gut, dann machen wir das so. Aber da muss... So. Dann Original oder Fälschung zuerst? Ist mir egal. Wir können ja blind. Genau, mach mal. Mach mal. Darfst du jetzt aber nicht gucken? Ich guck nicht. Guck mal in die andere Richtung. So. Guck mal raus. Wetter ist immer noch schön. Ja, Wetter ist immer noch schön. So, jetzt muss ich noch gucken, dass es richtig eingestellt ist. Ja, Espresso. Also brauchst du mein Glas. Tasse? Ja, mein Glas. Bitteschön. So. Das typische Nespresso-Geräusch wieder. Ja. Bin ich ja weiß gar nicht, für wie viele Bezüge diese Maschine eigentlich gebaut wurde. Also die haben ja meistens dann so ein so eine Lebensdauer. Aha. Eingebaute Obsoleszenz? Ja, bestimmt auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Krupp sowas macht. Das ist doch verboten. Oh, ich muss... Der ist aber... Riecht sehr, sehr intensiv nach Schokolade. Ja, das ist ja auch der Doppel. Jetzt verrate ich. Ja, das dann hast du schon Double Chocolate, ist dann das OEM-Produkt. Ja, nicht schlecht. Also ich kann mir das vorstellen als Cappuccino. Ja. Kann ich mir das gut vorstellen. Aber so, also man merkt schon diese Schokonote zum Schluss. Ja, ich dachte jetzt eher, das wäre süßlicher, aber es ist eher so dunkle Schokolade. Mhm. Deshalb, also ich finde den wirklich gelungen. Du ja nicht, also an deinem Gesicht sieht man, dass du nicht so begeistert bist. Nee, bin ich auch nicht. Also ist okay. Bist nicht krank, ne? Als Cappuccino, nee, bin ich. Dann nehme ich jetzt auch mal einen Schluck, weil ich doch den Vergleich mal durchführe. Ja. Wir haben nur eine. Doch, das ist mein Ding. Ja? Das ist genau mein Ding, wo ich sonst nicht für aromatisierten Kaffee bin. Ich mag zwar nicht so bitter, ein bisschen bitter ist er, aber das kommt eben von der Bitterschokolade. Ja, okay. Und das finde ich eigentlich sehr gelungen. So. Jetzt kommt das Original. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist doch, es hat geklappt. Hat sich gerade angehört, als ob es durchgefallen wäre. Durchgefallen. Ja. Aber ich musste unten leeren, weil es ganz voll war. Ja. Und die eine Kapsel schon da hakte. Ja. Deshalb musste ich das schnell, obwohl das ungeschickt war, weil es ein bisschen getropft war. Ach, das ist nicht schlimm. Willst du einen Lappen haben, mal kurz? Hier mal. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil das ist eigentlich ja, nur Kondenswasser ist, was abgetropft ist. Das ist ja nicht dunkel. Ja. So. Jetzt kommt das Originalprodukt. Sag mal, ja. Ich finde, es riecht weniger nach Schokolade. Ja. Finde ich auch. Also auch nicht doppelt. Das ist, finde ich, angenehmer. Dieser Schokoladengeschmack ist nicht so dominant zum Schluss. Das ist so eine leichte Schokoladennote. Ganz leichte Schokoladennote. Also den kann ich mir pur vorstellen. Ja. Den anderen nur als Cappuccino. Ja. Also ja. Den kann man gut trinken, das ist echt okay. Ja. Okay, also wieder mal fürs Originalprodukt. Mhm. Obwohl der nicht, also deutlich mehr kostet. Mhm. Also der kostet halt hier nur 2,79 die 10 Dinger und der kostet, glaube ich, irgendwie müssten wir nachgucken, aber bestimmt über 30 Cent okay. pro Kapsel. Eine Premium-Marke, also das ist aus diesem Premium-Segment. Ja. So, mal wegschütten. Jetzt zeige ich dir gleich noch was Schönes. Was zum Wegschütten? Den dritten Dings hier aufmachen. Ja, dritten Wegschütter. dann zeige ich dir auch gleich, was ich daraus machen werde. Weil es kommt noch gleich noch ein kleines Geheimnis. Mhm. Ich kann es leider nur halb herstellen, aber Sommer kommt ja jetzt und da kann ich noch eine schöne Alternative dazu. Das war deiner, ne? Das war meiner, genau. Jetzt gehen wir nochmal in den Bereich aromatisiert und in den Bereich Karamell von Gourmesso. Da gibt es nochmal die Karamellvariante. Also auch. Wolltest du nicht noch irgendwas erzählen, was du her? Kommt gleich. Ich habe nämlich auch noch was zum Erzählen. Kannst du mal dran riechen? Man merkt diese Karamellnote eindeutig. Mhm. Also es. Ja, es riecht deutlich nach Karamell. Zweifelsohne. Ja. Nach Karamell. Jetzt musst du dir einen herstellen und musst mir einen herstellen. Darum haben wir auch zwei Stück davon. Sehr gut. Weil ich dann gleich noch was zeige. Also ich mag halt diese aromatisierten Kaffees nur als Cappuccino oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist mal eine frische Alternative. Ja, wie gesagt, also hier dieser Double Chocolate da. Den mag ich doch, die anderen nicht. Also die anderen wirklich, wir haben ja auch hier noch, das können wir testen. Wir haben hier noch Vanille. Ah, okay. Und dann, genau, kommt gleich noch was, diese Experte dazu. Muss ich mal hier die Flasche öffnen? Na? Nee, das war meiner. Entschuldigung, das war. So, ich habe nämlich gerade, wie ihr gehört habt, eine Flasche geöffnet. Das ist kein Bier, sondern es ist ein Tonic Water. Also normalerweise macht man das so, du nimmst einen Eiswürfel, nimmst Tonic Water, sorgst dafür, dass der Eiswürfel bitte oben schwimmt und dann nimmst du einen Espresso und schüttest den oben drauf. Du hast jetzt alles genommen, ich dachte, ich muss das auch ausprobieren. Achso, nee, dann gib mir her, dann kann ich auch ein bisschen umschütten. Ja. Das ist kein Problem. Ja, das kommt nicht so drauf an, ich will das ja nur testen. Ja, ja. Das hast du schon mal getrunken. Ja, ich habe das schon getrunken. Da gibt es ein Foto. Gibt es ein Foto, genau. Weil wir sind ja da ich weiß noch mal, Erfinder sind da. Wir sind schon sehr, sehr früh vorne mit dabei gewesen. Auch hier einen schönen Gruß an Sebas. Das basiert nämlich auf seiner Idee. Und was man jetzt macht ist, im Prinzip, du nimmst halt ein Tonic Water. Am besten ein nicht so stark gesüßtes. Also, du würdest keinen Schweppes nehmen. In dem Fall habe ich jetzt Thomas Henry, Tonic Water, darüber haben wir auch schon gepodcastet, machst einen Eiswürfel rein und lässt dann quasi diesen heißen Espresso da oben drauf reinlaufen. Den karamellisierten? Den karamellisierten. Dadurch kriegst du natürlich erstmal durch diese Kohlensäure entsteht da ein schöner Schaum. Mhm. Und normalerweise, wenn es halt kälter ist, separiert sich das. Das heißt, der Kaffee bleibt eigentlich oben. Das wird hier auch gleich passieren. Genau. Das dauert da etwas länger. Und dann nimmt man das als Erfrischung, als großen Schluck im Sommer zu sich. Das ist sehr erfrischend und sehr lecker. Und gerade mit aromatisierten kriegt man nochmal einen schönen Twist da rein. So gibt es nochmal ganz nette Geschmacksnuancen. Also ich habe den ja schon pur probiert, hier den Karamell. Und ich muss sagen, also er riecht ganz gut, er schmeckt furchtbar. Ja. Also das ist wirklich, ich finde, das Aromatisierte ist ja schon beim Tee problematisch. Aber es ist beim Kaffee noch problematischer. Also Spicy Indian nehme ich. Aber das ist nichts für mich, das Karamellding. Aber das werde ich gleich probieren hier mit der in der Variante. Ich habe übrigens in Valencia, ich war ja auf Exkursion im letzten Jahr mit Studierenden in der Region Valencia, insbesondere in Alicant oder Alicante auf Deutsch. Der deutsche Name orientiert sich ja am Spanischen. Also Alicante auf Valencianisch-Katalanisch. Und dort haben die Einheimischen im Sommer, es war ja noch Sommer im September, nach dem Essen sich immer einen Kaffee geben lassen, also einen normalen Espresso in der Tasse. Mhm. Dazu ein Glas mit einem Eiswürfel drin, also so Gläser, wie wir die hier auch haben, so breite, ein Eiswürfel drin und einer Zitronenscheibe drin, oder ein Stück Zitrone, meistens war es ein Stück. Und dann haben sie den Espresso da drauf, also erst ein bisschen Zucker dran an den Espresso, weil der sich im Heißen besser löst, umgerührt, dann da drüber geschüttet. Und ich muss sagen, wirklich, es war ja zum Teil sehr heiß, wir hatten ja über 30 Grad Schatten, und es war auch so Sahara-Wind, also wirklich unangenehm heiß. Aber nach dem Essen ist das richtig erfrischend. Auch am Nachmittag, also kann man sehr gut als Kaffeeersatz trinken. Man ist ja auch Kaffee, nur eben kalt. Ähnliches gibt es natürlich auch in Süditalien, auf Sizilien vor allen Dingen. Geheißte Kaffee mit dem mit Zitrone, in Griechenland wird es auch gemacht. Nur da wird es meistens schon so vorgefertigt, dass du nur noch am Ende den eiskalten Kaffee bekommst, während in Valencia man sich das eben getrennt bestellt und dann eben nach, also selber süß, was ich sehr angenehm finde, weil ich meist dann gar keinen Zucker dran tue und es dann eben kalt trinke. Ja, jetzt das separiert sich nicht so richtig. Oh ja, sehr angenehm. Okay. Sehr angenehm. Guter Ersatz für Coca-Cola. Ich finde auch, die Karamellnote ist dennoch da, aber nicht so intensiv. Ja. Aber ich finde, das ist zum Schluss eins, so, das ist wie so, wir haben hier so ein bisschen Werthers Original rumliegen. Ich finde, zum Schluss schmeckt es so ein bisschen wie Werthers Original. Mhm. So eine leichte Note. Ja, sehr schön. Das muss ich mir merken. Das kann man dann wirklich gut trinken. Ja, na dann werde ich den aromatisierten Kaffee, den ich noch habe, auch noch los. Genau, für solche Getränke-Spezialitäten ist das echt sehr gut. Ja. Und du gerade sagtest, Espresso und eine Zitrone. Ich habe einen guten Freund, Ricardo, und sein Papa, also beide Elternteile sind aus Italien, mit dem bin ich gemeinsam zur Schule gegangen. Und Ricardo hatte, hat noch einen älteren Bruder, glaube ich, ja. Und der hatte relativ häufig Kopfschmerzen. Und die Italiener machen ja auch, wenn du Kopfschmerzen hast, empfehlen die, ein Espresso und eine halbe Zitrone rein zu pressen. Oder eine halbe Limette. Schmeckt furchtbar, aber hilft gegen Kopfschmerzen. Warum? Was macht so ein Aspirin? Macht ja auch nichts anderes als, führt Vitamin C zu und öffnet, also weitet die Adern. Paare, beziehungsweise dass die Adern, ja, Das macht das. Also Vitamin C muss man extra dabei tun. Und Aspirin enthalten. Doch, ich glaube Aspirin plus C. Genau. Und den gleichen Effekt hast du auch damit, mit dem Koffein, das weitet ja auch erstmal die Adern und die frische Limette oder Zitrone hat natürlich auch ganz, ganz viel Vitamin C drin. Mhm. Natürlich wird durch die Säure von der Limette oder von der Zitrone durch der Kaffee noch bitterer. Das heißt, man sollte das wirklich in einem Schluck untertrinken und nicht drüber nachdenken. Ja, aber ich fand jetzt, also da in Valencia, ich habe es ja dann öfter getrunken, ich fand das jetzt nicht, dass der Kaffee besonders bitter war. Und hatten die auch meistens sehr guten Kaffee und oft auch Arabica. Da ist es, es ist natürlich Espresso, da wird natürlich auch meistens Robusta daran gemischt. Aber ich fand den Kaffee auch sehr wohlschmeckend dort, den es gab. Und in dieser kalten Variante auch sehr, sehr gut. Also kalter Kaffee ist in Deutschland nicht so beliebt. Mhm. Aber eigentlich ist das eine gute Idee. Also kann man trinken. Und das, wie gesagt, hilft dann halt auch ganz gut gegen Kopfschmerzen. Einfach da auf natürliche Art und Weise jetzt nicht da gerade immer in die pharmazeutische Kiste zu greifen, sondern damit kann man auch sowas ganz sehr gut. Schön. Beheben. Nee, das mit dem Tonic finde ich auch. Und dann sage ich doch, jetzt weiß ich, wie ich meinen Karamellkaffee loswerde. Ich habe nämlich noch. Okay, dann wie gesagt, als die Variante ist es echt ideal. Mhm. Ja. Gerade im Sommer schmeckt das total spitzenmäßig. Ja. Ja, ich hätte doch noch einen aromatisierten für dich, den Vanillekaffee. Und ich finde, eigentlich passt Vanille sehr gut zum Kaffee. Das stimmt, ja. Ich finde nur diesen nicht gut. Und zwar liegt das wahrscheinlich gar nicht so sehr an der Vanille. Es liegt, glaube ich, hier, aber du sagst mal was dazu. Und dann musst du ja nur einen Schluck trinken, den Rest kannst du ja wegschütten. Und dann schauen wir mal. Also, das riecht jetzt nicht, weil es ja Alu verschlossen ist. Genau, komplett. Aber es hat, ich sage jetzt mal nichts, sonst bist du beeinflusst und dann sage ich was dazu, woran es meiner Meinung nach liegt, dass mir das nicht schmeckt. So, na die Maschine muss heute ja richtig, gefordert. Ja. So, bin ich mal gespannt. Klingelt. Wartest du jemanden? Nö, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Sollen wir mal trotzdem gucken? Ich probiere mal in der Zeit. Du probierst mal. Genau. Also auch die Crema ist da sehr, sehr schön. Guck mal. Und? Mach mal auf, ja. Ja, schmeckt, naja, ein bisschen flach, finde ich. Monique kommt gerade, oder? Hat sich nicht angekündigt? Freifunk Monique. Genau. Ist ein bisschen, finde ich, sehr flach im Geschmack. Und man merkt diese leichte Vanillenote. Die ist zwar da, aber ist so ein bisschen flach. Genau. Hallo. Hallo. Dann kommen ja gleich mal zwei Kaffeetester sozusagen mal rein. Im Platz. Ja, mach mal gleich. Aha, also es ist gerade hier Besucher gekommen. Das ist ja nun mal ganz was Besonderes. Genau. Ja. Also nicht meins. Nicht deins. Und woran nichts? Vanillenote, sehr, sehr dezent. Ja, und deshalb müssten wir eigentlich schmecken. Ist aber auch so vom, ich finde, er ist einfach bitter. Ja, und er ist bitter, das ist es. Und die Vanillenote macht es nicht besser. Ja, genau, das ist bitterer Kaffee. Ich weiß nicht, ob sie da rein Robusta genommen haben oder so. Und deshalb, also da hilft die Vanille nichts mehr. Nee, das stimmt. Das ist ganz schlecht. Ja, gib her, kommt weg. So. Haben wir noch was? Ich habe nichts mehr. Ich auch nichts mehr. Dann sind wir durch. Wir sind durch. Ja. Fazit? Fazit ist, nach wie vor finde ich das Kapselsystem gut. Ja. Ich finde auch gut, dass es mittlerweile so breite Sortenvielfalt gibt, auch von Drittherstellern. Genau. Ich denke, auch heute hat es wieder mal bewiesen, dass die Originalkapseln auch wirklich sehr gut sind, aber dass es mittlerweile auch sehr, sehr gute Alternativen gibt in vielerlei Richtungen, auch in verschiedenen Preisklassen. Und ja, das ist eigentlich so von mir so das Fazit. Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, Dritthersteller kann man nutzen. Man muss sich gar nicht so sehr einlassen auf den Marktführer. Auf den Marktführer. Und ja, insofern ist alles ganz schön eigentlich. Ja. Gut, schön uns kommen und dann kommen. Nächste Woche die nächste Sendung, genau, über Oliven. Da kann man sich also schon mal drauf freuen und vorbereiten. Man kann sich auch im Chat beteiligen, was ja auch Leute gemacht haben. Ach, da kam noch die Frage, wie viel Tonic man nehmen muss. Also ich würde empfehlen, man nimmt am besten so 0,4er Glas, nimmt gut 0,3 Tonic rein. Also so diese Gastroflaschen 0,2 ist zu wenig. Mhm. Und dann macht man ein Espresso rein. Also kein Risetto oder kein Ristretto und kein Lungo, sondern wirklich ein Espresso. Genau. Und wichtig ist, dass das Tonic Water wirklich kalt ist. Ja, und dann ist es am schönsten, weil dann dieser Effekt mit der Trennung auch passiert. Man hat dann unten ganz klar den Tonic und darüber das Eingefärbte. Genau, und beim Trinken hat man halt diesen Effekt zwischen dem kalten Tonic und dem warmen Espresso. Das schmeckt einfach hervorragend. Schmeckt sehr gut, ja, muss man auch sagen. Also das ist wirklich eine gute Idee. Ja, gut, dann haben wir eigentlich soweit alle Fragen beantwortet. Also man sieht, der Chat wird hier mit einbezogen. Auch vielen Dank dafür. Und ja, vielen Dank an Hackpete für das Einkaufen dieser verschiedenen Sorten. Ich habe ja auch was mitgebracht, aber nicht so viel. Und Katja hat uns ja ordentlich unterstützt hier mit diesen limitierten Auflagen, von denen ich ja wirklich hier Triest wirklich ganz großartig finde. Das geht nur aus, muss man sehen. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.